Ich finde, dass dieser Film zeigt, was Tarantino eigentlich kann. Und das ist Szenen inszenieren, Beziehungen untereinander in einer Szene inszenieren, Spannung zu erzeugen damit. Und in den besseren Filmen, die er gemacht hat, hat er im Grunde den Film als eine große Szene begriffen. Herzlich willkommen zum 5., 6., 12. Jahr Muss man sehen Podcast, die zweite Episode in diesem Jahr. Der Muss man sehen Podcast, kurz erklären, wir zerstören hier eure Hoffnungen und Wünsche, weil ich weiß nicht, ob ich euch den Allerwertesten küssen werde mit diesem Film. Pulp Fiction aus dem Jahr 1994, auf jeden Fall ein Klassiker. Ein gar nicht mehr so junger Klassiker. Also wir haben jetzt das 30. Jahr, ne? Also, aber ein Film, der Kanon geworden ist und der in den 90ern eine Zeit lang das der Inbegriff von Coolness war. Ich steig einfach mal ein mit dem kleinen Text, den ich geschrieben habe. Wir reden heute über Pulp. Erstens, eine weiche, feuchte, formlose Masse aus Materie. Zweitens, eine Zeitschrift oder ein Buch, das reißerische Themen und Geschichten enthält und typischerweise auf rauem, unbearbeitetem Papier gedruckt wird. Das kleinkriminelle Paar Pumpkin und Honey Bunny sitzt im Diner beim Frühstück und denkt über das Ziel für den nächsten Raubzug nach. Während des Gesprächs wird irgendwann klar, warum eigentlich nicht dieser Laden? Die Auftragskiller Jules und Vincent sollen ihrem Boss Marcellus seinen von jungen Ganoven gestohlenen Koffer zurückholen. Und Vincent soll Marcellus' Frau Mia zum Essen ausführen, während er außerhalb der Stadt ist. Der Boxer Butch hat Marcellus übers Ohr gehauen und muss aus der Stadt fliehen. Dumm nur, dass seine goldene Uhr, ein von Generation zu Generation weitergereichtes Erbstück, immer noch zu Hause rumliegt. Pulp Fiction aus dem Jahr 1994 erzählt, wie der Titel schon sagt, Geschichten aus einem kalifornischen Gangstermilieu. Geschichten, die nichts mit der Realität am Hut haben und durch geprägt sind von der 60er und 70er Nischenkultur. Hardboiled Thriller, Blaxploitation, Surfrock, Torture Porn, Black Comedy bilden eine ganz eigene Mischung, die dafür sorgte, dass in der Zeit von Flanellhemden und Techno plötzlich schwarze Anzüge und John, Saturday Night Fever, Travolta wieder als cool galten. Und dass jeder 16-jährige Junge ein Poster von der lasziv auf dem Bett rauchenden Uma Thurman im Zimmer hängen hatte. Ja, auch yours truly. Ein Riesenhit und stilprägend für das kommende Indie- und Mainstream-Kino. Kanon geworden. Ohne jeden Zweifel. Und jetzt, im Jahr 2024, ist das Ding tatsächlich 30 Jahre alt. Also, Johannes, was haben wir hier? Und wie hart gehen wir mit diesem gar nicht mehr so jungen Klassiker ins Gericht? Also, wir müssen mit ihm auf jeden Fall so hart ins Gericht ziehen, wie er es verdient hat. Über alle Stränge müssen wir nicht sein. Tarantino hat danach auch noch ein paar andere Sachen gemacht, die ich tatsächlich besser finde als das Zweitlingswerk. Aber das werden wir genauer auseinandernehmen. Es ist total spannend, weil wir haben hier einen Tarantino in einer sehr spezifischen Phase seines Lebens. Und dazu gehört unter anderem auch sein Blick auf Welt, auf Kunst und auf Frauen. Ja. Ich habe so das Gefühl, und das ist mir jetzt nochmal viel krasser aufgefallen, wir haben bei Tarantino in seinen Filmen, in seinen ersten Filmen so eine Genese von dem jungen Dude, der nur mit seinen Kumpels rumhängt und Videos guckt, hin zu jemandem, der entdeckt, oh, es gibt auch Frauen. Frauen sind auch Menschen. Und wir sind in diesem Film noch nicht so ganz angekommen. Nein. Um das einmal abzureißen, in Reservoir Dogs, seinem Erstlingswerk, spielt keine Frau mit. Da sind nur Typen und die Frauen kommen nur im Gespräch vor, wenn sie sich über Madonna unterhalten. Hier, Pulp Fiction, haben wir immerhin schon Frauen. Ja. Sie sind Tools, sie machen alles falsch, sie sind einfach laszive Bräute, aber sie sind da. Und dann haben wir diese Genese hin zu Jackie Brown, wo Tarantino plötzlich erzählt, wie eine Frau sich in einer Männerwelt behaupten muss und dann nochmal einen krasseren Sprung zu Kill Bill, wo plötzlich Frauen eine Rolle spielen und stark sein können. Ja, es ist auch die Genese. Ich glaube, an dieser Stelle sind wir an einer Stelle, wo er nicht unbedingt dazu kommt, dass er Frauen so feststellt, ach, die gibt's ja auch, sondern er stellt fest, oh, bin gerade so ein bisschen in einer Position, wo ich vielleicht anfangen könnte, Leute in meine Filme einzubauen, die ich geil finde. Und er fand einfach Uma Thurman geil. Ja. Vor allem bestimmte Körperteile von Uma Thurman. Die Füße. Der ganze, also hier, also das, es nimmt seinen Anfang bei irgendwelchen Erlebnissen in der Kindheit, aber in diesem Film nimmt der cineastische Fußfetisch von Tarantino seinen Anfang. In einigen, nicht nur in Shots, wo wir Füße sehen, sondern auch in Gesprächen über Fußmassagen, die komplett ikonisch geworden sind. Quentin Tarantino war ein einfacher Arbeiter in einer Videothek. Und das ist eigentlich totaler Quatsch. Das ist einfach nur eine Legende. Natürlich völliger Quatsch. Der Typ hat vorher ganz andere Sachen gemacht und die haben ihn in der Videothek genommen, weil er sich mit Filmen auskannte. Nicht die Videothek hat ihn zum Filmexperten gemacht, sondern andersrum. Das Video Archives in Manhattan Beach war eine extrem renommierte Videothek. Ja. Da hing, das war nicht die Videothek um die Ecke in den 90ern. Das war die Videothek, wo die coolen Dudes rumhangen, die sich wirklich mit Filmen auskannten und die lange Diskussionen geführt haben, auch so über was für einen filmischen Kanon wollen wir überhaupt haben, so zwischen Hochkultur und Nischenkultur und zwischen der Frage, was finden wir geil, das 70er Midnight Movie Theater oder die großen Klassiker der französischen Nouvelle Vague. Und Tarantino war immer so ein bisschen dazwischen, habe ich das Gefühl, mit Tendenz eher zum Midnight Theater. Ja. Aber vielleicht auch vor allem mit Tendenz mit dem Zeug, was er als Kind geguckt hatte. Ja, aber er mit der Nouvelle Vague und so konnte er auch voll was anfangen. Das hat man schon auch, merkt man auch. In diesem Film merkt man es und wir werden darauf zu sprechen kommen, aber also immer in so einem sehr spezifischen Rahmen. Ne? Also das stimmt vielleicht. Tarantino war von all diesen Sachen, die FilmwissenschaftlerInnen so gerne interpretieren und Tiefe rausziehen. Tarantino war immer vor allem stilistisch begeistert und stilistisch beeinflusst. Ja. Also man hat so das Gefühl, es ging ihm als Filmkenner, als Filmkonnoisseur, ging es ihm gar nicht so darum, zu verstehen, was wollen Filme uns erzählen, sondern vielmehr, was für Bilder wollen uns Filme zeigen und was sind geile Bilder, die mich irgendwie emotional bewegen oder die mich stilistisch bewegen. Also nicht nur Bilder im klassischen Sinne, was der Kameramann zeigt, sondern schon auch so ein bisschen im übertragenen Bilde, was kann ich für Bilder erzeugen im größeren Rahmen. Also nicht nur grafisch. Ja. Das geht aber eben nicht so weit, dass es hinüberblutet in das Inhaltliche, in das wirklich, was will ich sagen. Das ist in diesem Film noch nicht so. Es gibt später Filme von Tarantino, die haben viel mehr zu sagen und so. Aber dieser Film hat mich ein bisschen so zurückgelassen, dass ich dachte, und jetzt? Dieser Film hat nichts zu sagen. Aber um das dazu zu sagen, ich mag diesen Film total, aber dieser Film ist radikales Style over Substance. Ja. In jeder einzelnen Pore. Es gibt hier keinerlei inhaltliche Tiefe. Und das ist aber auch das Ziel des Films. Und das ist auch das, was der Film will. Ist das so? Ich weiß nicht. Ich höre jetzt ganz, ganz viele Nerds, die sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja, und da will er das sagen. Und da sagt er das. Und das sind so alles Dialoge, die nix, die so Alltag sind. Aber da steckt ja so viel drin. Nein, da steckt... Also, das ist das, wo... Alltag, nichts Alltag. Das ist das, wo unser Quentin herkommt. Ne? Quentin, ja, er ist benannt nach einer Westernfigur. Nach einer Westernfigur, die von Burt Reynolds gespielt wurde. Und er war als Kind war er mit seinem Ziehvater im Kino unterwegs oder mit einem Lover von seiner Mutter und mit dem war er in Blaxploitation-Filmen. Ja. Und er hat das Kino der 70er und 60er Jahre und der 50er Jahre, das ganze Trash- und Pulp-Kino hat er geguckt und er war ein Einzelkind und er hat viel vom Fernsehen rumgehangen. Ja. Und das sind schon die ganz großen Einflüsse von Tarantino. Tarantino hatte immer diesen Medienmix an Bord und dieser Medienmix, und das sehen wir auch in diesem Film und ich finde es teilweise ganz toll, was er damit macht, der war bunt. Ja, war richtig bunt und wild. Das war das 70er Jahre Blaxploitation-Kino. Welches 14-jährige Kind hat damit Kontakt? Das waren Splatter-Filme, die man wirklich nur aus den untersten Ecken der Videotheken hatte. Ja. Und das waren irgendwelche Martial-Arts-Filme, wahrscheinlich schlecht synchronisiert. Und der hat das einfach alles aufgesaugen als Kind und hat sich dadurch ein Wissen angeeignet und hat auch gedacht, okay, was auch immer ich mache, ich will irgendwie im Filmbusiness arbeiten. Und das war ja zuerst die Schauspielerei, die er machen wollte. Ne? Ja, er meinte auch, das ist halt das Bild, was man als Kind und Jugendlicher hat. Ne? Ich will beim Film arbeiten, also ich will Schauspieler werden. Natürlich, du musst Schauspieler sein. Und ihm war nicht so bewusst, dass man auch einfach Regisseur werden kann, weil das einfach nicht so das große Ding war in dem Moment als junger Mensch. Die Schauspieler sind halt einfach als Job mehr sexy, ne? So. Und er hat dann in dieser Videothek, in der er gearbeitet hat, eine ganz wichtige Person kennengelernt, nämlich Roger Avery, mit dem er zusammengearbeitet hat. Dem auch das geschrieben hat. Ja, hat er? Wie groß, also das ist tatsächlich eine spannende Frage, wie groß ist die Rolle von Roger Avery bei Pulp Fiction? Die hatten jahrelang Beef, weil er von Tarantino auf eine wie Co-Story-Position verbannt wurde. Ja, Story-By. Story-By und dann stehen die beiden da und aber ganz groß written and directed. directed by Quentin Tarantino. Ist aber auch, muss man sagen, von der Produktionsfirma nach vorne geschoben worden. Ja. Miramax hat das nach vorne geschoben und gesagt, wir wollen diesen Geniekult des Regisseurs, der single-handedly alles macht, nach vorne bringen. Ein Auteur, der Reservoir Dogs mit ganz wenig Budget gemacht hat, jetzt kommt sein erster großer Film, genau. Macht euch auf einen wilden Ritt gefasst, ja. Und Roger Avery ist dabei ein bisschen untergegangen. Es wird viel drüber diskutiert, wie viel sein Beitrag zu Pulp Fiction war. Es gibt so 2, 3 Szenen, die einigermaßen eindeutig zuzuordnen sind, die eigentlich für andere Filme geschrieben wurden auch. Aber ich kann dir jetzt schon nicht mehr sagen, ja. Welche. Es waren Sachen, die er für andere Filme geschrieben hat, ja. Die da reingelandet sind. Aber Tarantino hat da natürlich auch 3, 4 Mal nochmal drüber gearbeitet. Hm. Und er war wohl vor allem in den Niederlanden. Und das hat sich dann ja auch in die ersten Dialoge sehr eingefahren. Ja. Ich glaube, gerade in den Dialogen sehen wir letzten Endes vor allem viel Tarantino. Hm. Vor allem, wenn man sich anguckt, was Roger Avery sonst gemacht hat. Ja. Hast du was gesehen von ihm? Ja, Killing Zoe. Der Film wurde nämlich damals vermarktet von dem Macher von Pulp Fiction. Mhm. Deswegen musste man den sehen. Oh ne, er ist nicht so gut. Der hat, dem fehlt vor allem komplett dieser postmoderne Humor, den Tarantino hat. Und das ist ein ganz wesentliches Merkmal von Tarantino. Und deswegen kann ich ihm viel Flachheit und Oberflächlichkeit verzeihen. Ja, natürlich. Die in meiner Meinung nach in diesem Film komplett drin sind. Ja, ja, ja. Und wenn jetzt irgendwelche Filmkenner darüber jammern, Pulp Fiction ist kein besonders tiefer Film und Tarantino ist auch kein besonders tiefer Regisseur. Aber das ist okay. Es ist, ja, man kann auch einfach Mash-up Eskapismus Remix-Kunst machen. Das ist total okay. Das hat auch seine Berechtigung. Ich finde es auch total gut. Wenn wir den Film angucken, haben wir ganz, ganz schnell das Gefühl, dass wenn wir irgendeine obskure Filmempfehlung haben wollen, müssen wir den Regisseur anrufen. Wir wissen sofort Bescheid. Ja. Also es ist nicht so, dass er uns das die ganze Zeit sagt, aber wir haben dieses Gefühl, zieht sich durch den ganzen Film durch. Aber wir können ihn nicht fragen, wenn es um irgendwelche tiefsinnigen Geschichten geht, dann das ist es nicht. Aber das muss es vielleicht auch nicht sein. Trotzdem muss ich schon sagen, dass es mich ein bisschen schal zurückgelassen hat. Vor allem, weil ich auch die älteren Filme von Tarantino in besserer Erinnerung habe. Ja, das Krasse ist ja, meiner Meinung nach ist das der Quintessential Tarantino-Film. Das ist der Film und das bringt auch ein paar Nachteile mit sich, aber das ist der Film, und ich kann total verstehen, dass der so legendär geworden ist. Das ist der Film, in dem Tarantino so bestimmt Merkmale seiner Art zu inszenieren, seiner Art zu erzählen, auf wirklich hohem Niveau umsetzt. Ja. Aber dadurch, dass er so quintessential ist, fehlt ihm noch komplett der Fokus. Tarantino sollte später deutlich fokussierter sein, was so Genre-Kino betrifft. Absolut, genau. Hier ist alles drin. Hier hast du Gangsterfilm, hier hast du Musical, hier hast du Torture-Porn, hier hast du Blaxploitation und typischen Film-Noir-Thriller. Ja. Was natürlich auch den Reiz ausmacht für diesen Film, für manche Leute, die dann sagen, ja, und dann lande ich dort und dann lande ich dort und dann wird mir das um die Ohren gehauen und dann das noch. Das ist schon ein Abenteuer, ne? Also du hast da schon dann einfach, du kriegst einiges für dein Geld. Du kriegst alles für dein Geld. Alles, was es irgendwie so an Nischenkultur aus dem Kino oder Fernsehen der 70er und 80er gibt. Ja. Und später war Tarantino deutlich genrefokussierter. Also er hat Genrefilme gedreht. Also wenn wir uns angucken, Kill Bill, da hat er einfach mal seinen Martial Arts Film gemacht. Ja, Revenge, genau. Dingens. Und dann hat er einen Western gemacht und er hat einen Kriegsfilm gemacht. Das sind so ganz eindeutige Genrefilme und das hat er eigentlich ziemlich konsequent durchgezogen und hier ist es nicht der Fall. Hier hat er halt, du kriegst nicht gegriffen, in welche Genre-Schublade der jetzt packt, weil er einfach so ein Mashup ist aus diesen Subkultur-Einflüssen. Das fand übrigens auch die Ersten, die das verfilmen sollten, die das produzieren sollten, nämlich TriStar, die gesagt haben, das ist demented. Das kann man nicht machen. Das geht gar nicht. Das ist auch ein hartes Urteil, muss ich mal sagen. Also natürlich, ja, ich verstehe voll, wo die herkommen. Ja, vielleicht hätte ich es auch nicht produziert, ehrlich gesagt, wenn ich das so gelesen hätte. Avery hat das später zusammengefasst, also wie er das wahrgenommen hat, was die zum Film gesagt haben. This is the worst film ever written. It makes no sense. Okay. Someone's dead and then they are alive. It's too long, violent and unfilmable. Das hat mich immer irritiert. Also wie gesagt nochmal, ich mag den Film, aber es hat mich immer irritiert, dass Leute sagen, die Struktur wäre so clever und so schwierig. Ich finde, die Struktur ist ziemlich simpel. Ja. Wir haben eigentlich sogar einen chronologisch erzählten Film, bis auf einen Part, der an den Schluss gepackt wird, der zwischen Intro und zweiter Geschichte kommt. Und ansonsten ist dieser Film ja ziemlich chronologisch und klar erzählt. Ich habe nicht das Gefühl, dass man sich in dem Film verlaufen könnte, wie in meiner, keine Ahnung, meinetwegen Memento oder. Ja, also es gibt schon zwei Mehrsprünge, aber nicht so richtig. Also ich muss sagen, aber das hat Quentin Tarantino selbst gesagt. Wenn man nicht gerade bügelt, während man den Film guckt, kann man ihm leicht folgen. Das ist kein Problem. Film. Chris Nolan hat gesagt, ich hätte so einen Film wie Memento, hätte ich mich nicht getraut zu drehen, wenn Pulp Fiction nicht so erfolgreich gewesen wäre. Ah, okay. Und dann denke ich, okay, es ist aber was anderes, ne? Ja. Wenn man sich anschaut, wie Tarantino, wie Chris Nolan seine Filme verfilmt, auch Oppenheimer, über den wir letztes Jahr geredet haben. Mhm. Es ist eine ganz andere Art von narrativer Komplexität und von struktureller Komplexität. Ja. Aber man muss sagen, Nolan schafft es auch, dich an die Hand zu nehmen und dich da dort ordentlich durchzuboxieren. Aber bei Nolan kann man sich verlaufen. Bei Nolan kann man wirklich die Orientierung verlieren, wenn man nicht aufpasst. Ich habe das Gefühl, bei Pulp Fiction ist es deutlich schwieriger. Also da muss man schon ein bisschen sehr unaufmerksam sein. Das stimmt vielleicht, ja. Weil ich meine, wir haben diese Honey Bunny Geschichte als Intro. Da geht ja noch nicht mal richtig der Film los und wissen, das ist einfach nur ein Intro. Aber da ist schon der erste Sprung dann. Genau, und dann haben wir sehr chronologisch erzählt dieses Vincent und Schulz Ding. Mhm. Wir haben diese eine Lücke in dem Vincent und Schulz Ding. Ja. Aber dann geht es chronologisch weiter. Mit Vincent, der Mia ausführt, mit Butch, der seinen Boxkampf hat und flieht. Ist das nicht vorher? Nee, das ist danach. Ah, du hast dich verlaufen, du warst nicht aufmerksam. Nein, Butchs Flucht ist, weil er erschießt Vincent. Dann kann er nicht mit Mia ausgehen, wenn er erschossen ist. Ich meine das andere vorher. Achso, nee, und dann ganz am Schluss, nach Butchs Boxkampf und seiner Flucht, haben wir nochmal diese Vince und Jules Geschichte zwischen A und B quasi. Ja. Aber das ist jetzt, also ich finde, es ist überschaubar. Fand offensichtlich auch Harvey Weinstein. Von Miramax, der hat das Ding nämlich in die Hand gekriegt und der hat hat gesagt, das ist doch dick wie ein Telefonbuch, kann doch kein Mensch, was soll das? Und hat das auf dem Flug gelesen. Und fand's gut. Und er war total begeistert. Ja, er war total begeistert. Bei der Landung hat er dann gesagt, so, wir müssen das verfilmen. Ja. Und es war der erste große Film von Miramax. Die waren im Jahr davor von Disney, die waren in dem Jahr von Disney gekauft worden und es war ihr erstes großes Projekt und die haben dann 8,5 Millionen Dollar haben sie veranschlagt dafür und es war damit Tarantinos erster großer Big-Budget-Film quasi. Ja. Ich möchte mal kurz in den Raum werfen, ob dieser Film so erfolgreich geworden wäre, wenn Tarantino sich nicht als Marke begriffen hätte so stark, um dann auch in alle Talkshows hineinzugehen und überall zu erzählen, was für ein krasser Typ er ist. Und wenn er bei hauptsächlich Schwarzen in der Runde sitzt, anfängt seltsam zu reden und Slang rauszupacken. Yeah. Und man denkt, was passiert denn da? Oh, Quentin. Und vor allem, und das ist auch das, was dieser Film macht, sein ganzes Wissen, er hat nicht gelebt, sein ganzes Wissen besteht aus Screenwissen. Ja. Er glaubt zu wissen, wie die schwarzen Gangster reden. Nein, er hat zwischen den Leuten auch gelebt. Er hatte auch Haufen schwarze Freunde. Das stimmt schon. Ja, aber das, wie er redet, das oder wie er Menschen sieht, er betrachtet alles als Fiktion, als Film. Es gibt das werden wir in diesem Film ganz viel sehen, es gibt keinen Bezug zur Realität. Diese Art von Gangstern, die existieren nicht in der Wirklichkeit. Nein. Auch diese Art von Kleinkriminellen existieren nicht. Man hat so das Gefühl, Tarantinos Kopf ist voll mit Fiktion. Also ich find's geil. Ja. Aber wir müssen natürlich dann auch darüber reden, wie berufen er sich fühlt, diesen Slang zu benutzen. Ja. Das N-Wort, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt. Es kommt zu oft vor. Und Fuck kommt natürlich auch irgendwie. Fuck kommt 300 Mal vor, Fuck sei verziehen. Fuck ist vollkommen in Ordnung. Das ist kein Ding. Aber eine bestimmte Art von Slang aus einer Community zu benutzen, die nicht deine ist und das dann auch noch weiße Leute sagen zu lassen in diesem Film und nicht nur... Und es sich selbst in den Mund zu legen. Dann auch noch selber, ja. Ich meine, es war geschrieben, bevor er festgelegt hat, dass er die Rolle spielt, aber trotzdem, es ist einfach, nein, das macht man nicht. Also ich sehe diesen Film und in den ersten Minuten schon und kann total wieder verstehen, wie der so zum Hit werden konnte. Ja, total, ich auch. Du siehst diese Szene von, und die ist ja wirklich banal, Pumpkin und Honey Bunny und sie unterhalten sich. Und das ist ein dialoglastiger Film. Ja. Das ist total krass. Tarantinos Kunst besteht darin, Filme zu machen, die wirklich aus viel Dialog bestehen. Und trotzdem Rock'n'Roll sind. Du bist da dran und du hörst diesen Dialog und du siehst die da sitzen und du denkst so, ja, stimmt, das habe ich damals als stylisch, als cool, als elegant wahrgenommen. Mhm. Und es gibt ein paar Szenen, wo man sich fragt, das habe ich damals als stylisch, cool und elegant wahrgenommen. Aber in der Szene erstmal, du bist drin. Jeder hatte dieses fucking Poster, das hast du am Anfang gesagt. Hat Hattest du es? Ich hatte das nicht, weil ich tatsächlich auch beim ersten Gucken schon gedacht hatte, irgendwie stimmt das nicht. Aber vielleicht nicht unbedingt aus den Gründen, die ich heute habe. Also mit dem ganzen, mit dem Slang und so weiter, das ist damals, war das auch noch nicht Thema und so. Und ich habe das wahrscheinlich für viel cooler gehalten, als es sein sollte und so. Aber ich habe tatsächlich mit der Sprache und mit der Gewalt, die gar nicht so viel gezeigt wird, nein, wie ich das ist in kein Erinnerung gewalttätiger habe, Film. Gar nicht so sehr. Aber irgendwie konnte ich damals schon nicht so das finden, was so viele gefunden haben. Obwohl ich auch ein Filmtyp war, ne? Ich hab Filme geliebt. Aber ich weiß nicht, ob du all diese Referenzen, die er da drin hat, in dem Alter überhaupt gesehen hast. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das heißt, alle, die darüber geredet haben in meinem Umfeld, die gesagt haben, ja, und dann zitiert er diesen japanischen Film. Und ich denke, Alter, das hast du dir angelesen und nichts davon hat mit dir zu tun. Aber genau das ist die Größe von Tarantino und das ist das Nirvana-Phänomen. Ja. Tarantino habe ich zu verdanken, dass ich auf unglaublich viele B-Movies aus den 60ern und 70ern gestoßen bin. Ja, aber die Frage ist, wie redest du darüber? Redest du mit deinen Kumpels darüber so, als wenn dir das alles völlig klar wäre? Nein, aber so haben wir auch nicht geredet. Wir haben das gesehen und haben dann gedacht, oh, das, okay, wo kommt das her? Dann konntest du im Internet gucken, das war nämlich so ein neues Ding in den 90ern. Genau. Ja. Und dann hast du festgestellt, ah, das zitiert diesen Film, geil, den will ich gucken. Und das Nirvana-Phänomen, ja. Kurt Cobain sitzt irgendwo in einem Interview und sagt, übrigens, ihr müsst euch unbedingt die Band Butthole Surfers anhören. Mhm, ja. Und du sitzt als Fan von Nirvana da und schreibst das auf und denkst, geil, ich habe von denen noch nie gehört, aber das muss ja interessant sein. Ja. Und deswegen finde ich diese Figuren, die Nischenkultur in den Mainstream bringen. Und so einer ist Tarantino. Und so einer war Kurt Cobain auch. Das kann man gar nicht hoch genug honorieren. Weil es wirklich geil ist, dass sie dir helfen, an Ecken zu finden der Kultur, die du sonst nie entdeckt hättest. Aber auf der anderen Seite sind halt die ganzen Leute, die so pretentious anfangen, Gespräche darüber zu führen. Auf eine Art und Weise. Gibt's überall. Ja. Das kannst du dem Film nicht vorwerfen, das oder? Das Problem ist aber, dass eben die Leute die große Majority in dem Fall waren. Die diese Plakate zu Hause haben und dann pretentious über diesen Film geredet wirklich? Haben. Ja. Also in meinem Umfeld zumindest. Ich habe das Gefühl, die Leute, die diesen Film mochten, und das waren sehr viele, fanden das einfach cool und stylisch und keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, dass hier irgendwo Godard zitiert wird. Mm. Das war den Leuten vollkommen Schnuppe. Die fanden den Film einfach stylisch und ich fand es tatsächlich, weil ich ein Filmfan war, fand es tatsächlich geil, die Frage, was für Filme werden hier zitiert, aber nicht um pretentious, sondern um eine Liste zu haben, um eine Watchlist zu haben, sozusagen, den muss ich gucken. Und auf der anderen Seite sind die Leute, die maskulinistisch daran gehen, ne? Die ganze Zeit denken, oh ja, hier, Macho und Zeug. Absolut, ja, über Maskulinismus in Tarantino, darüber könntest du eine Doktorarbeit schreiben, ohne jeden Zweifel. Ja. Und Tarantino ist auch mit diesem Film schuld an einer ganzen Reihe von Epigonen, die seine Ironie nicht verstanden haben, weil Tarantino hat durchaus eine Ironie auch in diesem Maskulinismus und in diesem Machoismus. Teilweise vielleicht nicht mal bewusst. Sehr versteckt, sehr versteckt, aber manchmal, ne? Ja, und auch unbewusst. Ja, Ich glaube, es ist einfach jemand, der alles ironisch liest und deswegen kommt das automatisch rein. Okay. Aber viele haben diese Ironie nicht gesehen und haben aus Tarantino nur diesen Machoismus und diesen Coolness-Machoismus rausgezogen und ganz schreckliche Filme produziert. Ja, und diese Ästhetisierung von Kriminalität. Also ich weiß nicht, das waren alles Sachen, die früher für mich so ein Ding waren, wo ich gedacht habe, ja, irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch tatsächlich, muss ich vielleicht dazu sagen, vorher mit den Leuten darüber geredet, bevor ich den Film gesehen habe und dann den Film gesehen habe und mit diesen Augen den Film geguckt habe. Und jetzt beim Gucken ist mir natürlich aufgefallen, wie genial teilweise die Szenen inszeniert sind. Egal wie gut die in eine Geschichte zusammengeworfen sind und ob die Geschichte Sinn ergibt oder nicht. Aber jede Szene einzeln für sich ist so gut inszeniert. Ja. Yeah. Er schafft das wirklich, die Spannung die ganze Zeit hochzuhalten. Und eine der spannendsten Szenen überhaupt ist das mit der Nadel mit John Travolta und ihr, mit Uma Thurman. Ja. Yeah. Das ist so krass. Die Stakes sind so high. Na, es ist auf jeden Fall dieser Stilismus, dieses stilistische, diese Romantisierung von Kriminalität. Mm. Das muss man mögen. Ich stehe halt auch tatsächlich auf diese 70er und 80er Jahre Filme. Wenn es so weit von der Realität weg ist, dass es dir nicht wehtut, dass hier Kriminelle irgendwie romantisiert werden, dann ist es total okay, weil es einfach Comic ist. Ja, daher kommt es ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt über Pulp reden. Yeah. So, ne? Das ist ja auch Pulp nach dem Ersten Weltkrieg groß geworden, ganz groß geworden, vorher schon ein bisschen angefangen, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall so diese Anti-Helden. Ja. Diese Hardboiled-Detectives und so weiter, die aber alle ihre Fehler haben und die saufen und die irgendwie dieses Noir-Teil dann losgetreten haben im Film. Du brauchst keine sympathischen Figuren, um eine mitreißende Geschichte zu erzählen. Das war ja, unter anderem genau, der Ansatz von Pulp auch. Ja. Und dem kann ich was abgewinnen. Dieses Figuren, die sich nicht über ihre Emotionen, wir haben hier kaum Emotionen in diesem Film, nicht über ihre Emotionen und nicht über ihre Ziele definieren, sondern einfach nur über ihren Stil. Und das war ja ein Stilmittel, was man nicht nur in der Nischenkultur, sondern auch in Good Old Hollywood gefunden hat. Es gibt sehr viele Figuren in klassischen Hollywood-Filmen. Ja. Und das sind auch deine Figuren, ne? Also die Musicals, die du teilweise guckst und ja, die alten Hollywood-Filme, die Figuren, ja, alles, was Humphrey Bogart gespielt hat, ja, die definieren sich nicht über ihre Emotionen. Selbst in so einem Liebesfilm wie Casablanca, die definieren sich über ihren Stil. Ja, okay, da gucken wir Casablanca mal. Und das ist halt so eine sehr spezifische Art von Erzählen, wenn man von einem Film emotional oder intellektuell bewegt werden will, dann ist das natürlich was an einem abprallt, weil ja, es ist weder das eine noch das andere und das ist schwierig. Ja, gut, okay. Aber also wir sind uns einig, es ist eher stilistisch als jetzt inhaltlich wertvoll. Auf jeden Fall. Und ich finde es tatsächlich sehr wertvoll stilistisch. Das möchte ich dem nicht absprechen. Es ist halt dieses Smash-Up-Ding, ne? Du hast zum einen die Musik, die hauptsächlich aus Surfrock aus den 60ern und Funk aus den 70ern besteht, ja, die sich wie ein Teppich durch den ganzen Film legt und ja, hervorragend ausgewählt ist. Gerade der erste Song, du hast die beiden fangen, ja, sie steht auf, oh, keiner bewegt sich, Motherfuckers. Und dann was diese für Musik. Freeze Frame. Und wir haben, als wir über Dornröschen geredet haben, ja, nicht Dornröschen, Aschenputtel, über drei Haselnüsse Aschenbrödel, ja, haben wir darüber gesagt, wie kitschig Freeze Frames sind. Ja. Hier hast du ein Beispiel, wie ein Freeze Frame nicht kitschig ist, sondern einfach. Ja. Einfach nur geil. Badass, Motherfucker. Voll, absolut. Ja, ja. Und das hast du die ganze Zeit und du willst halt in so vielen Momenten schreien, this is badass. Ja. Und es sind Momente und es sind Figuren. Also wie schafft's Tarantino, Samuel Jackson in Unterhosen mit einem albernen Shirt rumlaufen zu lassen und er wirkt wie der coolste Bad Motherfucker überhaupt. Ja, das musst du erstmal schaffen. Das hast du halt aufgebaut den ganzen Film über. Wenn er von Anfang an damit reingekommen wäre, naja. Es ist egal, doch es funktioniert trotzdem. Er hat die Figuren und das ist was, wo dann so ein bisschen mein, wo ich anfange zu feststellen, vielleicht finde ich es heute nicht mehr so cool wie in den 90ern. Der Film ist sehr 90er. Ja, sehr. Also damals war das alles irgendwie cool, aber auch so ein Doofy wie John Travolta hier spielt. Ja. Dieser Vincent, der ist ja sowas von verpeilt und ist doof. So ein Depp, meine Güte. Und dann hat er auch noch diese Frisur, die wirklich schrecklich ist, aber er war cool damals. John Travolta hat sich diese Frisur selbst ausgesucht. Wirklich? Ja. John Travolta war damals der Typ aus den Guck mal, wer da spricht Film. Ja. Das war nicht der coole Disco-Tänzer aus Saturday Night Fever, das kannte kein Mensch. Das war der in Guck mal, wer da spricht, mitgespielt hat. Dreimal. Oh, scheiße. Oh, es ist aber auch, es gibt so viele Produzenten, die gesagt haben, ne, um Gottes Willen, den werden wir auf gar keinen Fall da in diesem Film lassen. Und der hat sich echt durchgesetzt. Ich guck's heute und denke, das fand ich cool. Aber ich kann immer noch verstehen, dass ich das damals cool fand. Ich habe den gesehen und der verhält sich total verpeilt. Ich meine, diese Szene, wenn er bei mir in der Wohnung ist und nach der Sprechanlage sucht, die ist mimetisch geworden. Dieses Meme. Wie er im Raum steht und so hin und her schwankt, das ist toll. Er ist so ein Depp, aber er wirkt trotzdem cool. Und er kaut mit offenem Mund, wenn er sein Ei isst. Ja, ich habe ein Problem mit John Travolta so ein kleines bisschen in dem Film. Weil ich wirklich überlege, ob er wirklich ein guter Schauspieler ist. Ah, John Travolta ist kein guter Schauspieler. Das ist halt das Ding. Und das ist mir, ich habe den Gedanken zu oft während des Guckens. Das reißt mich jedes Mal so ein bisschen raus und ich jedes Mal denke, oh, ist das jetzt wirklich gut oder ist es einfach nur, Er ist kein guter Schauspieler, aber er war nie besser als in diesem Film. es ist wirklich, man hat es, und es sollte ja eigentlich mit jemand anderem besetzt werden. Ja, ja. Michael Madsen sollte das eigentlich spielen. Es ist wie ihm auf dem Leib geschrieben. Du siehst John Travolta und du denkst, es ist geil. Und Tarantino hat es geschafft, John Travolta wieder cool zu machen. Der durfte danach wieder coole Menschen spielen. Ja, und vor allem Gangster. Ja, und Gangster, genau. Und im Anzug. Und niemand hätte das vorher für möglich gehalten. Ja, das stimmt, ja. Der war quasi der Depp der Kinogeschichte. Ne? In den 70ern konntest du gut tanzen und jetzt darfst du ein Baby füttern. Ja. Aber es funktioniert, dass, also, und das ist wirklich, ich finde, das ist wirklich eine Kunst, was Tarantino hier macht, wie er es schafft, absolut banale Dinge cool wirken zu lassen. Und zwar durch den gesamten Film. Du guckst, du siehst Dinge, die nicht cool sind, per Definition. Ja. Es ist nicht cool, wenn jemand sagt, oh, in Frankreich sagt man Le Big Mac. Das ist weder cool noch witzig. Das ist einfach nur, das ist ein Dad-Joke. Ja. Da schlägst du dir an den Kopf und sagst, oh, bitte, hör auf. Das ist aber auch so eine seltsame Zeit. Ich weiß nicht, ob die Zeit so war oder ob das damals auch noch nicht, auch nicht mehr so war, dass man sich im Auto sagte, übrigens, weißt du, wie man in Amsterdam das und das nennt? Und man denkt sich, hä, ja, ich, also heute sowieso, ja, ich habe Internet. Und ich bin vielleicht auch mal in der Gegend rumgereist. Aber vielleicht ist es auch meine europäische Sicht, dass es damals irgendwie auch schon so seltsam ist, dass man da irgendwie, was ist das Gespräch? Was es ist das? Komplett banal. Also das ist, also es ist komplett trivial. Es hat, es hat keinen Sinn, es verfolgt auch kein Ziel. Ja. Weil sie reden halt über Burger in Holland. Und dann reden sie, haben sie diese Fußmassagengeschichte, die wirklich, wie mir es nachher schön ausdrückt, einfach nur Gangster-Gossip ist. Sie sind wie so Tratschtanten. Ja, ja, absolut. Die sich darüber austauschen, wie man gestorben ist. Was ich geil daran finde. Aber sie wirken finde, cool dabei. Das ist das Merkwürdige. Sie reden über diesen total, über den totalen Mist, aber sie wirken dabei irgendwie cool. Du willst, ich brauche einen Moment, um reinzukommen, muss ich sagen. Im Auto finde ich es noch ein bisschen so, oh, weiß ich nicht. Und dann aber, was ich sehr geil finde, ist, dass er tatsächlich das so inszeniert, dass die vor die Tür kommen, wo sie hin wollten. Und wir wissen ja nicht, warum sie dorthin wollen oder was auch immer. Und dann sind wir kurz bevor wir endlich wissen, wo die da hin wollten, was das alles soll. Und er sagt, wie spät ist es? 5 vor. Ach komm, dann gehen wir nochmal rüber. Ja, lass uns noch ein bisschen weiter quatschen. Fuck, Alter, kannst du mir mal sagen, worum es geht, bitte? Ich will nicht mehr warten, aber der Moment ist geil. Das ist die gehen einfach nach hinten in den Background. Die schneiden nicht ran oder sowas, sondern es ist ein stehendes Bild. Die sind im Hintergrund da und halten sich über Foot-Massages, wo ich Füße schon echt nicht mag. Nein, ich auch nicht. Ich habe ein echtes Problem mit Füßen. Oh, das macht Tarantino für mich auch echt schwierig, weil ich weiß, dass er das immer in seinen Filmen hat. Oh Gott. Und ich finde, also Fußmassagen sind nicht attraktiv. Nein, Füße sind nicht attraktiv. Nein. Insofern ist das Gespräch auch für mich völlig sinnlos, weil ich denke, das hat nichts Erotisches. Foot-Massages, null. Ja. aber Tarantino ist wirklich statisch unterwegs. Ne? Das hat er vom europäischen Kunstkino angeschaut. Ja. Weil das waren diese 60er und 70er Jahre Trash-Filme, die waren eher mit Wackelkamera und die waren so sehr rough von den Bildern. Und Tarantino mag seine langen, statischen Aufnahmen, wo eine Kamera steht und Raum. Das was man Europäer. Was man sich voll abgucken kann von ihm. Ich finde das super. Ich finde das sehr, sehr gut. Eine gute Entscheidung. Die wichtigste Regel beim Film schneiden ist, schneide nur, wenn es wirklich nötig ist. Ja. Na, das Krasse ist, dass er es schafft, trotzdem dynamische Szenen zu inszenieren. Weil was dem Arthouse-Kino Made in Europe ja oft gerne vorgeworfen wird, dass es sehr träge ist durch diese statischen Aufnahmen. Also vor allem den Franzosen wird das ja ganz gerne vorgeworfen. Stimmt. Tarantino schafft es, Bilder so dynamisch zu erzählen, dass er nicht viel schneiden muss, dass er die Kamera auch stehen lassen kann, dass er nicht viel mitgehen muss im Raum oder so, sondern dass die Szenen trotzdem eine Dynamik haben, eine Geschwindigkeit. Ja, voll. Der Film ist 2,5 Stunden lang. Ich finde nicht, dass der Film sich wie 2,5 Stunden anfühlt. Das gar nicht. Sehr kurzweilig. Ja. Wir kommen zu einer von Milliarden berühmten Szenen, die ikonisch geworden sind. Man könnte alles ist ikonisch geworden. Aber ich möchte doch einmal ganz kurz auf den. Sie kommen in die Wohnung von diesen Typen, sehr jungen Typen, die Marcellus ausgeraubt haben und sie haben den Koffer. Und sie machen den Koffer auf und Vincent wird angeleuchtet. Das leuchtet. Möchtest du jetzt diese Frage stellen? Nein. Okay, cool. Es ist nämlich wirklich egal. Und ja, ich mag die Interpretation, dass die Seele von Marcellus Wallace da drin ist. Die ist mittlerweile so Kanon geworden, dass man fast sagen könnte, es ist das. Ich finde die Referenz witzig. Ein Film, den ich gesehen habe, weil er mir durch diese Kofferszene empfohlen wurde. Kiss Me Deadly aus dem Jahr 1959. Da gibt es den leuchtenden Koffer. Ein Hardboiled-Detektiv-Thriller, wo der leuchtende Koffer aber das Potenzial hat, die Welt zu zerstören. Ah. Der wird geöffnet, strahlt unseren Bösewicht an und es gibt eine riesige Atombombenexplosion. Wir wissen nicht, was da drin war, aber offensichtlich war es sowas wie das Armageddon. Die Szene ist echt schön dafür, für das, was Tarantino mit seinen Vorbildern macht. Er nimmt diese Kofferszene aus Kiss Me Deadly, wo die Koffer geöffnet wird und fast die ganze Welt zugrunde geht. Und er entschärft es radikal. Es ist nur noch ein Leuchten. Das reicht. Und es sollte nicht mal ein Leuchten sein am Anfang. Die haben irgendwann beschlossen, dass da noch eine Lampe rein muss, aber das war nicht gedacht. Ich finde, es ist so symbolisch dafür, wie Tarantino mit seinen Vorbildern umgeht, weil das haben wir später auch in dieser Vergewaltigungsszene, zu der wir noch zu sprechen kommen, dass er diese Bilder nimmt, die in den Originalen ein extremes, emotionales oder symbolisches Gewicht haben und aus ihnen ein Stilmittel macht. Es passt voll zu dem, was Tarantino selber gesagt hat über sich. Was ich, ja, auch ein bisschen seltsam, aber gut. Er hat sich mit Sergio Leone verglichen, dass er mit dem Crime-Genre gemacht hat, was Sergio Leone mit dem Western gemacht hat. Nämlich den Spaghetti-Western draus gemacht. Und ja, sagen wir, eine Überhöhung findet statt und eine Veränderung der Symbole da innerhalb dessen. Und das finde ich interessant, dass er das auch so sich so sieht in dieser Tradition von Sergio Leone. Naja, ich meine, wenn man sich anschaut, was seine Rolle in der Filmgeschichte dann ja. Ja, dann wurde. Aber er hat das gesagt direkt, nachdem er Pulp Fiction gemacht hat. Tarantino hat was sehr Selbstverliebtes, aber er hat halt auch irgendwie recht. Ne? Also wenn du fragst, wer waren die wichtigsten, die einflussreichsten Regisseure der 90er Jahre, dann wird Tarantino als erster genannt. Tarantino ist der einflussreichste Regisseur der 90er Jahre. Ja. Auch, er macht es selber auch mit diesem Bibelzitat, das ist nämlich auch komplett entstellt. Das Bibelzitat ist anders und er hat es irgendwie so zusammengefropft, damit es wieder cool klingt. Und was auch Samuel Jackson, wie Samuel Jackson das ja auch bewertet. Er bewertet das nämlich so, wie Tarantino seine Filme bewertet, dass er sagt, naja, es war für mich einfach ein cooler Spruch, bevor ich jemanden abgeknallt habe. Ja. Es hat keine Bedeutung, es hat keine Tiefe. Ja. Es ist einfach der coole Spruch, bevor ich jemanden töte. Und das macht er erst am Ende des Films, uns das mitzuteilen. Und das finde ich gut, weil ich die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen ein wandelndes Klischee vor mir habe, weil ich die ganze Zeit denke, ja, das ist wieder der Bösewicht, der so wahnsinnig religiös ist. Aber dann stellt sich raus, dass er eben eigentlich das nicht aus Religiosität macht. Ja. Und das ist einfach nur so ein cooler Spruch ist. Also komm, dass was er dann doch wiederum religiös wird, ist eine andere Nummer. Also komm, was ist in dem Koffer? Sag was in dem Koffer ist? Eine Lampe. Eine Lampe. Aber, und was für Batterien? Also ich meine, die hält echt, oder ist so ein Kühlschrank? Ja, es ist ein Kühlschrank, der geht halt an die Lampe, wenn der Koffer aufgemacht wird. Es ist natürlich, es ist schön, dass wir hier einen MacGuffin haben, weil es auch so sehr traditionell eine Reminiszenz ans Kino ist. Ja. Und der uns nicht erklärt wird. Viele alte Filme haben die MacGuffins nämlich immer erklärt, dann doch am Schluss, auch wenn es total banal war, dass es einfach irgendwelche Papiere waren oder so. Ist das nicht eigentlich die schönste Form von MacGuffin, dass man nicht weiß, was es ist? Ja, eigentlich schon. Aber, und das widerspricht ein bisschen dem MacGuffin, dass man so heiß drauf gemacht wird, bis zum Ende. Dass man, also man kann ja, alle denken über diesen Koffer nach. Und es gibt tausend Theorien im Internet, was es sein könnte, was leuchtet denn da? Ja. Wobei ich beim Gucken denke nicht so darüber nach. Ich verstehe doch sofort, was er damit meint. Ich verstehe doch sofort, dass es einfach nur etwas ist, wonach alle jagen. Und das war's. Ich bin da voll auf seiner Seite zu sagen, ja, die Leute sollen sich ihre Gedanken machen, aber es muss einfach nicht sein, dass das jetzt greift Plor nach dem Tee. Ja, weil du das erste Mal seit 210 Episoden. Und ich schenke mir zuerst ein. Meine Güte. Weil ich nicht an deine Tasse rankomme. Das gibt's ja nicht. Hier, schenk mir ein. Also, MacGuffin, etwas, wonach man jagt, ohne dass wichtig ist, was es ist, damit einfach etwas da ist, wonach man jagen kann. Und das ist der Kommentar, den Quentin Tarantino mit dem Film auch macht. Er sagt, ich brauche das Ding und mir egal, was das ist. Und alle sagen immer, ja, nur Quentin Tarantino weiß, was im Koffer ist. Und ich sage, nicht einmal Quentin Tarantino weiß, was im Koffer ist. Aber wir wollen es trotzdem wissen. Also ich habe, und natürlich, ich weiß, es ist ein Tool. Es ist vollkommen egal, was drin ist. Das ist das Ding. Ich will es nur nicht mal wissen. Ich finde es einfach spaßig, drüber nachzudenken. Und ich mag die total populäre Interpretation, dass Marcellus Wallace Seele ist. Auch die durch das Pflaster hin. Das einfach nur dahin gekommen ist, weil Tarantino nicht die Schramme sehen wollte, die er am Kopf hatte. Beziehungsweise ich habe gehört, dass dieses Pflaster da war, als er zum Drehtag gekommen ist und Tarantino dann gesagt hat, das ist geil, das behalten wir. Ich habe gehört, okay, Tarantino ist genau Legendenbildung um Tarantino-Filme. Das gibt's ja wohl nicht. Ich habe gehört, dass Tarantino gesagt hat, diese Schramme lenkt das Publikum komplett ab. Alle werden sich fragen, was diese Schramme zu bedeuten hat. Da kleben wir mal ein Pflaster drauf. Ich habe gehört, dass Quentin Tarantino die Weltherrschaft an sich reizen will. Ich finde tatsächlich auch so eine biblische Interpretation ganz spannend, dass es sich um die Bundeslade handelt. Finde ich auch ganz schön. Ja, okay. Das würde vielleicht sogar vom Glühen her passen, wenn wir jetzt an Indiana Jones denken. haben. Genau. Und es gibt ja dann am Schluss die Szene, wo Marcellus den Koffer für Pumpkin öffnet und er fragt, ist es das, was ich denke? Das heißt, es muss irgendwas sein, was man sieht ja. und als etwas interpretiert, was einem was bedeutet, weil er sagt, wunderschön. Oh, es ist so egal, was da drin ist. Ja, hör jetzt auf. Okay. Und die Geschichte endet ganz abrupt. Wir haben dieses geile Bibelzitat, wir haben das Schießen, das Feuern und jetzt plötzlich entscheidet der Film, ich gebe euch mal Zwischentitel, ich gebe euch mal eine Geschichte mit einem Titel, nämlich Vincent Vega und Marcellus Wallace Frau. Wir haben, ohne zu wissen, also wir haben zum einen einen sehr langen Monolog von Marcellus gegenüber Butch, wo wir nur den Kopf sehen mit dem Pflaster und die ganze Zeit denken, da ist die Seele rausgenommen worden. Ist eine super Entscheidung, nur auf Bruce Willis zu gucken die ganze Zeit. Marcellus Wallace, der Schauspieler ist toll und so, klar hätte man auch ihn zeigen können, er hat bestimmt eine tolle Performance hingelegt, aber einfach nur auf Bruce Willis zu gehen, ja. fand ich eine super Entscheidung. Und auch wieder hier, es ist eine sehr lange, sehr statische Szene, es wird einfach nur monologisiert. Ja. Es wird nicht langweilig. Ja, ich mag's. Und es ist, und obwohl es inhaltlich keine Tiefe hat, was er erzählt. Also wir merken, hier ist jemand, der jemand anderen überzeugen will, der einfach Bullshit redet, um noch ein bisschen Gelaber drumherum zu packen. Ja. Und dann kommen Vince und Jules rein und wir wissen nicht, warum sie so aussehen, wie sie aussehen. Und es wird nochmal draufgehauen. Also es wird nochmal, der Barkeeper darf auch nochmal sagen, ey, warum seht ihr so aus? Und sagen, nur frag uns nicht. Ja. Aber schön, also er wirft natürlich immer wieder Fragen auf, was so ein Film auch machen muss. Ne? Der Film muss dem Zuschauer immer wieder sagen, frag dich, was passiert, wie konnte das passieren? Also der Memento-Effekt im Grunde. Es ist so, vielleicht weil unsere Figuren wenig Motivation haben in diesem Film, also zumindest die Figuren, denen wir gerade begegnen, die machen halt einfach so ihren Gangster-Alltagskram und dann gibt der Film uns ein bisschen die Motivation, was natürlich auch zu diesem Metafilmgehalt passt. Das, worüber wir uns nachdenken, ist, was der Film eigentlich will. Mehr. Was man sich nie fragen sollte. Ich schimpfe immer mit dir, wenn du dich das fragst. Und du fragst dich, während du den Film guckst? Das ist ganz schlecht. Ich freue mich darüber, dass der Film die Zuschauer motivieren will, sich zu fragen, was er von ihnen will. Und dass das gerade seine Zielsetzung ist. Okay. Und dann haben wir die Geschichte von, also nach einem kurzen Heroin-Zwischenspiel, haben wir die Geschichte von Vince und Mia. Wir kommen wieder zu ganz vielen ikonischen Szenen, aber eine möchte ich kurz hervorheben, nämlich wenn Vince mit Mia Wallace zu dem Lokal fährt und sie sagt, don't beer und dann ein Rechteck. Und dabei Square sagt, es ist kein Rechteck. Sie hat's verbockt. Uma Thurman hat's nicht geschafft, ein Quadrat in die Luft zu malen. Mann. Und der in der Post hat gesagt, okay, wenn du ein Rechteck willst, male ich dir ein Rechteck. Obwohl das, worauf das Bezug nimmt, ist ein Klassiker. Das wird in so vielen Cartoons gemacht. Ja. Wahrscheinlich in den 50ern so zum ersten Mal aufgetaucht, bei den Looney Tunes und aber auch bei den Flintstones vorgekommen und bei diversen anderen Sachen. Don't be a square. Es ist ein Quadrat, es ist kein Rechteck. Gleich mein lange Gott. Seiten. Ja. Aber weißt du, das ist das der Moment, wo mir klar wird, okay, dieser Film will vor allem zitieren. Ja. Das ist der offensichtlichste Moment in der ganzen Weil du die Cartoons kennst. Du weil kennst ich die Cartoons, naja, noch nicht mal, weil ich die kenne, sondern weil es etwas vollkommen out of place ist. Ja, absolut. Es kommt dieses Comic-Square da rein und ich denke mir, hä, was hat das damit zu tun? Und es kommt nie wieder. Es bleibt das einzige so grafische Element, ne? Es ist nie wieder irgendwas reingezeichnet oder sowas. Das heißt, es ist ein völlig losgelöstes Element, ein Stilelement, das nur ein Zitat sein soll. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Ich glaube, genau das ist, und das ist die Frage, die man sich dann letzten Endes stellen muss. Das ist die Quintessenz dieses Films. Dieser Film ist 90er Jahre Mash-up-Kultur. Und der Film ist aus dem Jahr 1994. Dieser Film ist auch der Beginn der Mash-up-Kultur. Dieses Everything is a Remix in der Form, in dieser selbstironisch überhöhten Form, das startet mit Tarantino. Ja. Wir haben davor auch Filme, die gerne zitieren und so weiter, klar. Aber in dieser Form, in dieser inhaltslosen Form, in dieser rein ironischen Metaform, ist wirklich Tarantino ein Pionier. Und er sagt es ja noch nicht mal immer wieder, ne? Das ist das jetzt das offensichtlichste Beispiel, weil das so out of place ist, dass man draufgestoßen wird mit der Nase. Aber die anderen Sachen sind halt Zitate, die man kann den Film tatsächlich auch gucken, ohne die Zitate zu erkennen. Insofern ist es nicht nur Mash-up und man sitzt dann verloren davor, wenn man die Zitate nicht versteht. Nein, genau, das ist die Stärke von Tarantino, dass er das Zeug zitiert, was kein Mensch kennt. Genau. Und man hat total viel Spaß damit. Ja. Und wenn man es aber kennenlernen möchte, dann ist es nicht so schwer, von dem Zitat darauf zu kommen, wo das herkommt. Aber wenn wir gerade noch beim Zitat sind, so, wie viel ist Zitat und wie viel ist tatsächlich einfach geklaut und wir sagen, nee, das Kassam war aber zu weit gegangen. Tarantino macht es, hat zu sehr einen eigenen Stil. Wenn, egal welchen 70er oder 60er Jahre Film du dir anschaust, den er zitiert, das ist komplett anders vom Stil. Nur die Frage in den Raum gestellt, weil man natürlich in der Recherche, wenn man zu diesem Film und anderen Filmen von Tarantino recherchiert, immer wieder Leute sich beschweren, dass Tarantino eigentlich komplett nur klaut und zusammenwirft. Und da fragt man sich dann schon, wo ist denn die Grenze? Ich habe die jetzt auch nicht gesehen, aber vielleicht nur, weil ich die Originale nicht kenne und nicht sehe, wie doll es zitiert ist oder wie. Was Tarantino macht, ist einfach viel gelackter und viel bunter und viel. Es ist einfach zu sehr Tarantino. Mhm. Also egal was, Kiss Me Deadly, da gibt es auch den Koffer mit dem Licht. Das sieht komplett anders aus als bei Tarantino. Es ist wirklich das Motiv, das er sich nimmt. Mhm. Aber da Tarantinos Filme so stilbewusst sind und der Stil so eine wesentliche Rolle spielt, auch später bei späteren Filmen, ist dieses Zitat maximal Hommage. Und ich finde, die Eigenleistung von Tarantino ist deutlich höher als bei Filmen, die gar nicht so ironisch zitieren, sondern einfach nur Tropes wiederholen, die es schon tausendmal gibt. Aber es gibt online Gegenüberstellungen. Ja, ich weiß. Ne? Zwischen Filmen von Tarantino und die teilweise die gleichen Kameraeinstellungen, genau die gleichen grafischen Elemente und Farben und so benutzen. Und dann sieht man schon in der Gegenübereinstellung schon sehr, sehr stark, was es ist. Ja, aber wenn du es dann bewegt siehst und wenn du es im Kontext siehst, merkst du, dass es was anderes ist. Also ja, ich bin tatsächlich auch nicht so sehr auf der Ecke, weil ich immer denke, ja, ich bin auch an der Everything is a Remix-Kultur aufgewachsen und ich verstehe das voll und ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Kultur funktioniert nur darüber, über Anleihen und Weiterdenken und so. Und Tarantino wird auch geremixt, also... Ne? Ja, ich finde, Tarantino hat einfach zu sehr einen eigenen Stil. Und es, egal wie wild es ist, und das ist es in diesem Fall, und egal wie grotesk es teilweise ist, dass es so wenig zusammenpasst und so zusammengewürfelt wird, es ist rund. Es hat seine eigene Schwere. Es hat seinen eigenen Wert. Ja. Und es gibt Remix-Kultur, es gibt Remix-Werke, mit denen ich deutlich härter ins Gericht gehen würde. Ich würde hier sagen, Tarantino ist einfach zu eigen. Tarantino ist originell. Origineller als ein Superheldenfilm, der sich als komplett originell ansieht, aber halt die ganzen Tropes übernimmt. Ja, okay. Tarantino ist origineller als Star Wars zum Beispiel auch, um mal so einen ganz harten Vergleich zu bringen. Verstehe. Star Wars zitiert anders als Tarantino, aber Star Wars ist deutlich mehr zusammengewürfelt und deutlich weniger eigene, also der erste Teil, es wird anders mit den weiteren Teilen, deutlich weniger eigene Seele als das, was Tarantino macht. Okay. Like a Wax Museum with a Pulse, sagt Vincent zu dem Diner, in das sie gehen. Jack Rabbit Slims. Genau. und das trifft es auch auf den Film zu, ne? Also es ist so, es ist ein Wachsmuseum, aber es lebt. Es ist lebendig. Ja. Was ich ein bisschen seltsam fand, ist, dass Vincent Vega heißt er, ne? Ja. Überall in diesem Teil dir sagen kann, wer was wie wo ist, das ist Marilyn Monroe und das ist die andere und so. Vorher aber sagt zu seinem Partner, Alter, ich gucke keinen Fernsehen, das interessiert mich alles nicht. Das stimmt. Und man sich fragt, Moment, woher hast du ganze popkulturellen Referenzen, woher wenn du diesen Film loslässt? Was ich tatsächlich in dieser Szene denke, ich sitze da mit Tränen in den Augen und denke an die guten alten Zeiten zurück, als ein Milchshake für $5 als teuer angesehen wurde. Ja, oh nein. Ja, das ist halt, das ist Inflation. Ich muss sagen, dass diese Szene in diesem Diner das Beste ist, was John Travolta in diesem Film macht. Da finde ich ihn tatsächlich gut. Dieses, wie er so verpeilt durchgeht und sich alles anguckt? Nein, wie er auch da sitzt und mit ihr redet und so halb weggedriftet mit ihr da irgendwie versucht, irgendwas zu verhandeln. Aber nie an den Punkt. Man sieht richtig, wie er die Hand ausstreckt nach etwas, was er nie erreichen wird. Yeah. Dieser Kontakt zu ihr niemals wirklich auf einer bestimmten Bewusstseinsebene niemals passieren wird, weil seine Drogen ihn einfach so sehr abhalten. Ich finde diese Szene so schrecklich, weil ich John Travolta nicht beim Essen zugucken kann. Alter, wir lernen als Kinder, dass man mit geschlossenem Mund kaut. Nein. Du hast hier gerade eine Frau ausgeführt, die Frau deines Chefs. Ja. Alter, bitte ein bisschen Anstand, komm schon. Aber das ist auch Teil der Coolness. Wenn wir uns Samuel Jackson anschauen, wie er den Burger verdrückt, auch nicht besser. Ja, die haben genau. Aber Samuel Jackson finde ich nicht so unappetitlich, wenn er isst. Ich finde John Travolta... Ja, das stimmt vielleicht. Okay, aber du bist Du bist der Tanz. Du bist der Ahnung davon hat. Wir kommen zur ikonischsten Szene des gesamten Films. Die haben niemals den Wettbewerb damit gewonnen. Kannst du voll vergessen. Okay. Wie findest du den Tanz von ihnen? Ja, ich meine, es ist ein Twist und so. Es ist nett. Und Uma Thurman war total zittrig, weil sie nicht wusste, oh Gott, jetzt komme ich zu dem großen John Travolta. Der hat diese ganz tollen, großen Tanzfilme gemacht. Und dann gucke ich mir die Szene an und denke, du musst keine Angst haben. Da ist nichts Spektakuläres dabei. Sie machen total goofy Sachen, ne? The Batman, The Swim, The Jerk, The Monkey. Und du denkst die ganze Zeit, okay, im Kindergarten lernt man so zu tanzen, oder? Yeah. Also, aber warum haben wir uns das angeguckt und cool gefunden? Weil das ist, dieser Tanz ist ikonisch geworden. Der gilt als total cool. Aber ich find's tatsächlich, also ich find's total cool. Ja! Aber genau weil es eben nicht dieses ausgeflippte Saturday Night Fever ist oder dieses ausgeflippte Grease. Ja. Sondern es ist das Slowste und chilligste, was du dir vorstellen kannst unter Tanz. Ja. Das kriegst du mit 90 hin. Ja. Kannst du da sitzen und deine Arme ein bisschen bewegen, deine Beine so ein bisschen hin und her twisten. Das war's. Sie haben wohl ziemlich viel improvisiert, ne? Tarantino hat gesagt, naja, John, du kannst das. Aber wie können sie so hart improvisieren und dann trotzdem heißt es, dass es von 8,5 abgekupfert ist? Weil ich habe mir die Szene kurz angeschaut, ja. Von 8,5. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Findest du? Ich habe La Bande Apart als auch immer so als Referenz gelesen und finde, dass von Jean-Luc Godard, ja. Wo, so hat übrigens Tarantino auch seine Filmfirma dann später genannt, Band Apart, wo die dann plötzlich anfangen zu tanzen und sich auch so ein bisschen rhythmisch bewegen. Ich finde, das sieht nicht so danach aus. Und ich finde auch die 8,5, ich weiß, welche Szene du meinst, ist ja auch so ein bisschen da drin. Ja. Aber also sie halten sich nicht die Nase zu und tauchen ins Wasser bei 8,5, oder? Nee, das nicht mehr. Da ist es, das ist die Weiterspinnung dann schon. Aber ja. Aber vielleicht, also sie ist vor allem deswegen cool, glaube ich, weil sie so laid back im Grunde ist, obwohl es eine Tanzszene ist. Oh, es ist so goofy, so albern. Ja. Also ich meine, sie ziehen ihre Schuhe aus, sie tanzen mit Socken und dann ist es, dann versuchen sie aufeinander einzugehen und es klappt so halb, ne, weil also Uma Thurman macht die ikonische Bewegung schlechthin da. Podcast ist kein visuelles Medium, aber stellt euch mal vor, wie ich jetzt meine Finger gespreizt vor meinem Auge bewege und Johannes darüber lacht. Jetzt wie du es vor mir machst, ich sage nur wieder, das geht nicht als Tanzen durch. Nicht nur, weil du es gemacht hast. Und sie macht das dann ja nach, aber sie macht es so anders mit ihren Händen ein bisschen. Ja. Es ist irgendwie süß, wie sie so versuchen, aufeinander einzugehen, miteinander zu spielen, aber wie es nicht so 100% funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Szene tatsächlich dazu führt, dass sie danach diese Art von Umgang miteinander haben, den sie dann später haben. Also es ist eine Annäherung. Auf jeden Fall. Und es ist so ein eigentlich ist es schon ganz geil. Vor allem, weil wir dann ja auch im Umschnitt sehen, wie sie mit dem Pokal nach Hause kommen. Den sie geklaut haben. Den sie definitiv geklaut haben. Das war ihr großes Bonding in meiner Vorstellung. Ja. Naja, und dann auch ein bisschen das Ganze rechtfertigt, dass er dann im Bad sich versucht, da runterzureden davon, von der Idee, mit ihr tatsächlich was anzufangen, weil das offensichtlich in der Luft liegt. Das liegt definitiv in der Luft. Also sie macht den Fix-Song schlechthin an. Man kann es nicht anders sagen. Der Song heißt Girl, You'll Be a Woman Soon. Oh. Von Urge Overkill. Sie macht dieses Ding an und es ist so ganz klar, sie hat gerade Sexmusik angemacht. Ja, okay. Und sie tanzt sich da so rein, ne? Sie gibt sich in die Energie rein. Yeah. Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich fand nämlich den Widerspruch zwischen seiner Szene und ihrer Szene im selben Haus gleichzeitig sehr, sehr süß, weil er versucht sich rauszutalken, sie versucht sich rein zu tanzen. Und es ist irgendwie sehr geil. Kinder. Man schnupft nicht das, was man in Jacken von fremden Menschen Nein, findet. Bitte nicht. Nicht einfach irgendwas in die Nase. Es muss nicht immer Koks sein, es kann auch was anderes sein. Also, wir sind mittendrin in dieser Coolness und dieser Coolness von Dingen, die ich eigentlich, wo ich nicht genau weiß, wie ich das einsortieren kann, weil das nicht cool ist, aber natürlich weit genug von der Realität weg, dass man es wieder cool finden kann vielleicht oder so. Aber ich muss sagen, dass ich immer ein kleines Stückchen Distanz zu den ganzen Sachen habe. Ich lache darüber jetzt, ich finde es irgendwie cool, ich finde es gut inszeniert und so, aber immer mit dem kleinen Kaviat, dass es am Ende einen schalen Geschmack bei mir hinterlässt. Aber was heißt Distanz, emotionale Distanz? Die habe ich auch. Der Film hat keine emotionale Nähe zu mir. Ja, das sowieso. Aber auch so eine, weil ich immer das Gefühl habe, dass mir verkauft wird, dass das richtig cool ist gerade. Und ich finde das eigentlich nicht cool. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ja, du machst da vielleicht dann, wenn du eine Comic-Umgebung drumherum baust, dann hast du genug Distanz, um das cool finden zu können, ohne dass es mit dir was zu tun hat. Dazu kenne ich einfach zu viele Leute, die wir am Anfang gesagt haben, die so maskulinistisch das Ganze dann in ihr Leben hineintragen und versuchen, so cool zu sein wie die und damit richtig viel Scheiße bauen. Es ist zu viel Fiktion. Ich sehe, was du meinst, aber es ist einfach, ich kann im Film nicht vorwerfen, dass das Menschen imitieren wollen. Ja, das ist, Tarantino wurde von Idioten imitiert. Ja. Und alle wollten irgendwie diese Coolness von dem Film erreichen und das liegt halt auch, dass diese Szenen einfach so, wir haben jetzt schon über 4 ikonische Szenen geredet, ne, und jedes Mal das Wort cool benutzt. Ja. Aber wenn ich den Film sehe und als Werk an und für sich bewerte, dann sehe ich einfach so eine ironische Distanz zu der eigenen Coolheit. Ja, weiß ich und nicht. Und vor allem so eine Hyperfiktionalität. Ja. Nichts, was hier passiert, ist irgendwie auch nur ansatzweise gekoppelt an irgendwas, was irgendwie echt wäre. Sie malten Square beziehungsweise ein Rectangle in die Luft. Ja. Also vielleicht komme ich nochmal von der anderen Seite, weil bis jetzt klinge ich so wie so ein alter Dad, der nicht mehr damit klarkommt, dass Leute mal Fuck sagen. Das ist nicht das, was ich sagen will. Ich glaube, die andere Ebene, die da drin steckt, die ich schwierig finde, ist, und die kommt hier in der Szene gar nicht zum Tragen, eher bei den ganzen Slang-Gesprächen von den beiden, von schwarzer wie von weißer Seite, wo ich dann das schwierig finde. Aber ich spüre die ganze Zeit durch, dass der Nerd Tarantino, den ich als Nerd total sympathisch und lieb finde, verzweifelt versucht, cool zu sein und bei Frauen anzukommen oder sowas auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht funktioniert, die diese Bro-Culture geprägt hat. Ich glaube, er ist viel zu vernerdet, um das zu wollen. Ich glaube, weiß ich nicht genau. Ich glaube, er imitiert das. Aber das spüre ich so durch. Ich merke das, während ich den Film gucke. Und ich denke, oh nein. Also ich finde, wenn man sich Reservoir Dogs ansieht, denkt man, okay, das ist ein Film, der von einer Jungfrau gemacht ist. Wenn man sich Pulp Fiction ansieht. Also meinst du, er hatte zwischen den beiden Filmen endlich mal Sex? Wenn man sich Pulp Fiction ansieht, denkt man, okay, das ist ein Film von jemandem gemacht, der Sex hatte, aber irgendwie noch nicht so richtig den Zugang dazu gefunden hat. Und dann, wenn du Jackie Brown siehst, denkst du, ah, jetzt hast du vernünftig gefögelt. Glückwunsch, Trenton. Okay. Aber wir sind auf diesem Stand. Wir sind auf dem Film von, aber warum reden wir plötzlich über Sex? Ich weiß es nicht, Flo. Vor allem über Quentin Tarantino's Sex. Warum? Okay, der Cockblocker schlechthin eine Überdosis, oder? Ja, darauf absolut. Können wir uns einigen. Darauf können wir uns einigen. Ich finde auch, dass die gut geschrieben ist, die Szene, und dass er gut da in diesen Rush hineingeht, in dieses Scheiße, wir müssen sie retten und wir müssen zu diesem Dealer, der ist der Einzige, der weiß, wie es geht und der dieses blöde schwarze Buch verlegt, und dann geht's in diese krasse, dramatische Szene hinein. Das ist gut gemacht. Lance, der von Eric Stoltz gespielt wird. Und wieder stelle ich mir die Frage, wie schafft es Tarantino, einen abgefuckten Dealer im roten Bademantel mit Müsli vor einen Fernseher zu setzen, wo Cartoons laufen, und er sieht cool aus. Wie zur Hölle ist das möglich? Das ist eine der realistischsten Figuren dieses Films. Das stimmt allerdings. Prank Call. Ja, es ist so geil. Oh, ich liebe das. Wir am Telefon dann feststellen, scheiße, die könnten dieses Ding abhören. Prank Caller, ich habe nichts damit zu tun. Tschüss. Das ist geil. Vielleicht haben wir gar nicht, also wir reden so, dieser Film ist auch an für sich lustig. Also der Film ist nicht nur so, dass man ihn ironisch gucken kann, sondern er hat auch echt viel Humor. Ja, und das ist sowas. Natürlich. Auch seine Frau von Rosanna Arquette gespielt, Jodie, die mit dem ganzen Metall im Gesicht. Ja, genau. Und dann haben wir wirklich diese geile Szene, wo sie so sensationsgeil, wenn John Travolta dann Mia die Spritze in die Brust hauen muss. Und dann haben wir die Kameraeinstellung auf Jodie, die so richtig geil drauf ist, dass jetzt was Krasses passiert. Oh, geil. Ja, das ist toll. Das ist, ja. Ich meine, Mia stirbt fast, aber es ist einfach so eine absurde Szene. Ja. Und dann auch, wie sie hochschießt mit dieser Spritze in der Brust. Oh, fuck, Alter. Es ist aber auch schwer zu gucken. Und das Krasse ist, hier ist der Film wieder an der Stelle völlig entgegen meiner Erinnerung. Er zeigt die Action gar nicht wirklich. Man sieht nicht, wie die Nadel in die Brust geht. Und man sieht halt, wie sie dann da steckt. Und man fühlt damit. Und der ist dann so, oh Gott, aua, aua, aua. Aber natürlich ist die Tension, die sich bis dahin aufgebaut hat, das Eigentliche und nicht das Zeigen dieser Verletzung, die passiert. Was übrigens durchaus ein Problem sein könnte, wenn man das so wirklich machen würde. Das Herz würdest du perforieren und das würde einfach nur verbluten und da hast du überhaupt nichts gekonnt. Scheiße, ja. Also du müsstest irgendwo eine Vene finden, wo du was reinspritzt vielleicht. Aber oder eine Arterie, ich habe schon gar keine Ahnung mehr. Es muss zum Herzen hin, glaube ich. Aber diese Adrenalinschutz, das ist schon ein Ding, ne? Wenn du der Adrenalinschutz, ja, aber nicht direkt ins Herz. Nicht direkt ins Herz, dumme Idee. Vor allem nicht mit dieser Nadel. Und die einfach perforiert und das war's. Oh je. 60 Minuten sind jetzt vergangen und wir hatten noch keine wirklich brutale Szene. Also wir hatten Jules, der auf den einen Typen auf der Couch geschossen hat und dann angedeutet, wie sie den anderen erschießen, aber das war... Also ich meine, das natürlich passiert das alles in deinem Kopf und du hast trotzdem die Erinnerung daran, dass es passiert ist. Und natürlich ist in deinem Kopf die Brutalität trotzdem da, weil sie die ganze Zeit so reden und weil die Schüsse fallen und du hörst es. Ja. Tatsächlich finde ich diese Szene... Die hat auch was Brutales und auch, wo ich dein unangenehmes Gefühl auch teilen kann, wenn Jules mit diesem Typen redet und ihn so extrem mit Angst arbeitet, ne? Mm, ja, ja. Und ihn so anschreit und ihn so klein macht und wir wissen, dass er hat halt einfach gerade die Macht in der Hand, weil er die Waffe in der Hand hat. Ja, klar. Und es wird Humor gezogen in diesem Moment aus dem Erniedrigen von jemandem. Das ist schon wirklich, also das habe ich jetzt auch gemerkt, das ist das, was ich in den 90ern irgendwie witzig fand. Mhm. Aber es ist halt auch echt unangenehm, weil dieses Erniedrigen so als Witz gespielt wird. Genau. Also der Film hat nicht Kommentar darauf, sondern es ist einfach das, was benutzt wird als Coolness-Faktor. Und ich meine, du kannst Figuren erzählen, die das machen. Ja. Natürlich. Aber dann bist du eher bei Leon der Profi oder sowas. Die krasse Szene, die mit Gewalt als humoristisches Stilmittel einsetzt, das haben wir dann in der nächsten Episode, nämlich The Gold Watch, wo der Boxer Butch, gespielt von Bruce Willis, übrigens noch jemand aus Guck mal, wer da spricht, im Original von Guck mal, wer da spricht, für das Baby, das bei uns hierzulande Thomas Gottschalk ist, von Bruce Willis gesprochen, der von seinem Boxkampf flieht, den er gewonnen hat, den er nicht gewinnen sollte. Er hat ihn offensichtlich mit so viel Einsatz gewonnen, dass er seinen Gegner totgeschlagen hat. Auch so ein Wahnsinnsding. Die sitzen in diesem Taxi. Über Ray Projection müssen wir gleich auch noch reden. Und er erfährt, dass er den zu Tode geschlagen hat. Wir wissen nicht so genau, ob er es vorher vielleicht doch schon wusste. Aber seine Reaktion auf diese Info ist so underplayed. Das tut fast mehr weh als alle Schüsse, die in dem Film fallen. Ich finde es einen extrem starken Moment. Ich finde, es ist einer der wenigen Momente, wo ein Charakter ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Durch diese Nichtreaktion. Ja, ja. Es gibt Millionen Arten, das zu inszenieren. Mhm. Ich finde, es ist sehr gut getroffen. Ja, ja, ja. Total. Und sagt sehr viel über ihn aus. Mhm. Und gibt ihm eine Tiefe. Ja. Die man, genau, weil es natürlich komplett gegen Heldenerzählung geht. Ja, ja, ja, genau. Wiederum den Fetisch von der Taxifahrerin, ach Gott, das ist so ein Tarantino-Moment. Es ist ein Zitat aus dem Film. Echt, wirklich? Ja, und zwar die Esmeralda Villalobos heißt sie. Mhm. Die Tarantino hat 1991 einen Kurzfilm gesehen, der heißt Curdled, wo es um eine Frau geht, die besessen ist vom Tod und von Leichen und fand den total geil und hat deswegen zu der Schauspielerin Angela Jones, die das damals gespielt hat, gesagt, willst du nicht in meinem Film nochmal diese Rolle spielen? Mhm. Und 1996 hat Tarantino dem Regisseur, der damals den Kurzfilm gedreht hat, finanziert, dass der einen Langfilm draus drehen konnte. Es gibt diesen Film, der heißt Curdled, wo diese Figur nochmal vorkommt. Habe ich auch gesehen, war auch einer von den Filmen, wo stand, wenn von den Machern von Pulp Fiction. Okay. Damals gab es sehr viele Filme von den Machern von Pulp Fiction. Weil Tarantino halt ein bisschen Geld reingepulvert hat. Ne? Deswegen war es von den Machern von Pulp Fiction. Ja. War okay, aber jetzt auch nichts Besonderes. Aber genau, das ist eigentlich nichts anderes als eine Rolle aus einem anderen Film. Okay. Tarantino hat nichts damit zu tun, dass sie so ist, wie sie ist, sondern er hat einfach eine Figur aus einem anderen Film genommen und da eingebaut. Ja, aber es ist trotzdem seine Entscheidung, diese Art von Figur in diese Szene zu machen. Die irgendwie sexual aroused davon ist, dass sie jemanden umgebracht hat. Er will einfach noch einen coolen Dialog drin haben. Ja, ja. Ja. Wir haben, und das ist jetzt kommen wir zur schlimmsten Frauenfigur, finde ich, Fabian. Die irgendwie nur so als die was Dummes gemacht hat und dumm redet. Dargestellt wird. Und also ich finde, ihre Szenen mit Butch sind die ganze Zeit awkward. Ja, sind sie irgendwie, aber ich finde es trotzdem interessant. Ich finde interessant, wie Bruce Willis immer weil er ein bisschen ausrastet ihr gegenüber und sich dann gleich wieder zurücknimmt. Und, es ist böse. Und das ist so richtig, es ist, weil du du begreifst, wie schlimm diese Figur ist durch diese Aktion. Wenn er nur durchziehen würde, den Schlag quasi, dann wäre das fast weniger schlimm, als zu sehen, was für eine Dynamik sich damit entwickelt. Mhm. Weil er immer wieder ausholt und sich dann immer wieder zurücknimmt und so und man einfach dadurch ahnt, wie schlimm dieser Typ eigentlich ist. Super super krass. Und wie sie darauf reagiert natürlich. Ja. Hey, unser Held. Ja. Er ist noch am ehesten der Held irgendwie in der Geschichte. Gott, ja. Und es ist, ja genau, es ist halt wirklich, es wird einfach eine toxische Beziehung gezeigt, ja, die von Gewalttätigkeit geprägt ist, mhm, ohne dass sie komplett auserzählt wird. Und ich befürchte so ein bisschen, Tarantino hat diese Szene, das gibt ja diesen einen Schlag gegen die Wand quasi, ja, eingebaut, weil er das irgendwie cool fand für die Figur, weil die Figur dadurch, glaube ich, für ihn cooler ist. Ja, das ist halt das, was ich in dem Film dann durchgucken sehe, weißt du? Und wo ich dann denke, ja, Tarantino, irgendwie hast du die Faszination für die falschen Dinge. Finde ich nicht gut. Aber der krasse Umgang mit Gewalt, mit physischer Gewalt haben wir dann ja, wenn Butch zurückfährt, um seine Uhr zu holen und dann über Marcellus stolpert und sie beide prügelnd in diesem Laden landen, der von einem Redneck, der hat nämlich eine Südstaatenflagge da hängen, geführt wird. Mhm. Und Filmzitat Deliverance. Und auch hier haben wir wieder in Deliverance, ist ein wirklich guter Film aus den 70ern, wo eine Vergewaltigung eines Mannes gezeigt wird. Und das war damals ein riesiger Skandal, weil das war echt, du zeigst keine Vergewaltigung von einem Mann. Okay. Frauenvergewaltigung kannst du so viel zeigen, wie du willst im Horrorkino, aber Männer werden nicht vergewaltigt. Das okay, sehr gut. Ein unglaublich guter Survival-Thriller mit Burt Reynolds, okay, wo ein paar Freunde aus der Stadt den Fluss runterfahren und dann von ein paar Hillbillies gegriffen werden und dann findet diese Vergewaltigung statt. Krass. Und die ist extrem düster, extrem belastend, extrem hart. Okay. Und Tarantino nimmt das und macht hier mit was anderes. Die hat, also ich weiß nicht, wie hast du die, vielleicht sag du mal zuerst, wie du sie wahrgenommen hast. Absolut verstörend. Also zum einen, hol den Gimp raus und ich, was? Wusstest du, kanntest du das Wort? Nein. Guy in Mask Permanently. Okay. Keine Ahnung. Der Gimp, genau. Der Gimp, wo ich schon so, what the fuck, welche Richtung nimmt das Ganze jetzt? Was? Ich habe mich natürlich auch nicht mehr an alles erinnert in diesem Film, deswegen war ich auch bei manchen Sachen überrascht wieder. Hallo. Huch, was ist hier los? Und natürlich wird das dann sehr schnell sehr düster. Und du kriegst nicht so schnell mit, was jetzt, worauf es hinausläuft. Und eigentlich habe ich erst verstanden, was es dann wirklich sein soll, wenn ich wirklich sehe, dass der Typ den da gerade vergewaltigt. Ich fand das so bizarr, diese ganze Szenerie, das hatte für mich überhaupt keine emotionale Schwere. Also es wird hier eine Vergewaltigung gezeigt, eine brutale Vergewaltigung mit Todesangst und es hat überhaupt keine emotionale Schwere, sondern es ist einfach nur groteske Nachahmung. Ja, also... Und das fand ich krass, weil also das ist so, wo ich erstmal schlucken muss, wo ich denke, wow, also erstmal, wow, Tarantino schafft das? Oh, gruselig, dass er das schafft. Ja. Dass es so eine Szene gibt, die mich emotional nicht tangiert. Und das ist nicht gut. Das sollte nicht so sein. Ja, gerade bei sowas sollte das nicht so sein. Tja, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich habe eine emotionale Distanz dazu, das stimmt. Aber ob die aus Selbstschutz passiert oder ob dir der Film das wirklich auch absichtlich so hin inszeniert, weiß ich nicht genau. Er spielt dann ja auch dieses 1961er Stück von The Ravels, Comanche. Und Robert Hafner, der das geschrieben hat, der hat sich furchtbar drüber aufgeregt, dass dieser Song benutzt wurde in dieser Szene. Das ist ja auch so eine Upbeat-Nummer, mit Trompeten und Freude und auch irgendwie so dieses Surf-Rockige. Und das, finde ich, sorgt halt auch dafür, dass es wirkt einfach nur bizarr überzeichnet. Also, was es mir total schwierig macht, ich sehe diese Szene und merke, okay, ich empfinde nichts. Und dann ist die Szene vorbei und ich denke, oh, habe ich gerade wirklich eine Szene gesehen, wo ein Mensch vergewaltigt wird und habe nichts empfunden? Ich finde, dass die Coolness, die der Film die ganze Zeit mit sich rumträgt, die natürlich da hineingetragen wird, weil Tarantino offensichtlich auch nicht davon loslassen kann in der Inszenierung. Irgendwie trägt das damit rein. Die macht natürlich eine Distanz auf. Und die Coolness von diesem Typen, der dann nur dasteht und er fragt noch, bist du okay? Und er sagt, ich bin very far from okay. Er steht da trotzdem noch als Mann da, der irgendwie die Kontrolle hat und so. Der löst sich nicht auf in Tränen und liegt in der Ecke, sondern der steht dann trotzdem noch so da. Ich weiß nicht, wie realistisch oder nicht realistisch, darum geht es ja auch vielleicht eigentlich. Sie haben diese Szene halt auch als Hintergrund, wenn sie den klassischen, ich will jetzt eine Waffe-Gag benutzen, ne? Das stimmt, ist halt auch krass, da wird im Hintergrund jemand vergewaltigt. Wir haben unseren Fokus auf Bruce Willis, der sich überlegt, ob er die Kettensäge oder das Samurai-Schwert nehmen will. Ja. Und ich frage mich, warum zur Hölle das Samurai-Schwert? Es geht nur um Coolness in der ganzen Sache. Und nimm eine Schuss. Oh, fuck, Alter. Ja, also ich weiß nicht. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Ja, siehst du? Genau, aber sollte man über so eine Szene nicht nachdenken? Das stimmt eigentlich, du hast vollkommen recht. Dass du jetzt nicht einordnen kannst, wie du diese Szene emotional wahrgenommen hast. Ja. Auch schon, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Absolut. Bei dieser Szene. Absolut, ja. Krass, Alter. Naja. Ja, Muss ich mir erstmal schütteln und wieder raus aus der ganzen Summe. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus hier. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Wir kommen zu unserer dritten Geschichte und machen wieder den Bogen zum Anfang, nämlich in The Bonnie Situation. Mm. Wenn wir plötzlich wieder in das Apartment zurückspringen, wo Jules und Vincent sind und du willst mit dem Finger, weil du irgendwas machen willst. Weil du nicht gesagt hast, dass die goldene Uhr im Arsch war. Ja. Also, es gibt diese Szene und ich finde die so losgelöst von dem Rest, dass ich einen kleinen eigenen Kurzfilm vor mir habe, wo der Junge voller Unverständnis diesen Typen anschaut, der ihm irgendwas von seinem Vater mit irgendeiner Uhr erzählt und ich an seiner Stelle diese Uhr auch nicht anfassen würde nach dieser Geschichte. Lancet ist übrigens der Hersteller von dieser Uhr und diese Uhren gab es wirklich im Ersten Weltkrieg. Die wurden massenhaft produziert, vor allem mit diesen Auslassungen, dass man was dran machen kann, dass man sie besser behalten kann. Ja. Ist eine typische Soldatenuhr. Damals wurden die millionenfach an Soldaten gegeben, weil das waren die richtigen Uhren, die du im Gefecht mit haben willst, weil die konntest du gut irgendwo festmachen. Ja. Nicht so wie klassische Taschenuhren, die du nur in der Tasche verschwinden lassen kannst. Ja. Ich finde diesen Monolog jedenfalls rein technisch brillant gemacht, weil der Gag, egal wie gut ich den Gag finde, ist eine andere Geschichte. Ja. Aber der Gag kommt so spät im Monolog, dass ich die Spannung schon so stark da habe, dass ich nicht weiß, was will er jetzt damit? Und dann kommt diese Auflösung von diesem Gag und läuft noch eine ganze Weile weiter. Ja, das ist richtig lange. Die Geschichte, dass die Uhr im Arsch war, die wird sehr lange getragen. Sehr lange noch weitererzählt. Und irgendwie habe ich Respekt davor. Vor allem, weil Christopher Walken sie erzählt. Und Christopher Walken einfach eine geile Stimme hat, vor allem wenn es um so ein Thema geht. Ja, ja. Und das so mit Straight Face durchzuerzählen, fand ich tatsächlich gut. Aber ich finde den Gag halt leider nicht so richtig gut. Er ist so ein typischer Unter-der-Gürtellinie-Gag. Absolut, ja. So für einen Zwölfjährigen, weißt du? Und ja, der Zwölfjährige in mir lacht, aber irgendwie finde ich vor allem die Physik oder die Technik dieses Gags geil, muss ich sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allem dieses dann nochmal nachziehen, ne? Genau. Ich habe jetzt erzählt, dass die Uhr im Arsch war. Genau. Okay, aber dazu gibt es eine ganze Geschichte. Genau, und das erzähle ich dir jetzt auch noch. Und es spielt nicht nur ein Arsch eine Rolle. Ja. Und offensichtlich muss einfach jeder, der diese Uhr besitzt, durch die Hölle gehen, um diese Uhr wieder zu kriegen. Ja, das gehört einfach dazu. Aber Bruce Willis hatte sie nicht im Arsch. Nein, aber er ist durch die Hölle gegangen. Ja, definitiv. Es ist übrigens auch, wenn wir davon reden, dass Tarantino all over the place ist, was Genres betrifft, das ist eine Horrorszene, ne? Also diese Torture-Porn-Szene, die kannst du dir total gut im 70er-Jahre-Horrorfilm vorstellen, wo irgendwelche Rednecks Leute entführen, um irgendwas Schlimmes mit ihnen zu machen. Ich glaube, das ist eine Richtung dieser Exploitation-Filme, die er so gerne geguckt hat, die einfach an der Stelle nicht angebracht ist. Es ist halt alles so drüber. Also inhaltlich kannst du da total viel einbauen in diesen Film. Und deswegen kann ich, es hat was Beliebiges dadurch. Ja. Aber dadurch sehe ich sehr viel in diesen Film gebaut. Und es ist ja aus diesen Versatzstücken entstanden. Und ich sehe da auch andere Episoden drin. Und du könntest ohne Probleme eine Szene aus From Dusk Till Dawn da reinpacken. Die würde nicht wie ein Fremdkörper wirken. Du könntest im Prinzip aus jedem späteren Tarantino-Film eine Szene da reinpacken. Sie würde nicht wie ein Fremdkörper wirken. Weiß ich nicht, aus. Ja, ich weiß, das war ein bisschen ein Bold Statement. Ja, ich glaube, das ist totaler Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Aber ich lasse es trotzdem mal so stehen, weil es einfach so schön kontrovers klingt. Ich mache eine Single draus. So, wir sind zurück bei Jules und Vincent, obwohl Vincent kurz davor umgebracht wurde von Butch. Ja, Zeitsprung. Ja, oh mein Gott, ich habe noch nie einen Zeitsprung in einem Film erlebt. Ich komme überhaupt nicht klar. Er war doch tot und lebt jetzt. Und was das ist so passiert? Genial und clever gemacht. Naja, egal. Ja, und wir haben diesen... wirklich auch eine unangenehme Gewaltszene, wenn sie dann im Auto sitzen, nachdem sie aufgeräumt haben und Vincent zufällig ihrem Lakaien in den Kopf schießt, einfach so, weil er sich zu ihm umdreht und mit ihm reden will. Also Nummer 1. Filmemacherisch, stilistisch wiederum großartig. Fantastisch, ich lache auch. Fantastisch. Ich hab Spaß. Also diese Dämlichkeit jemandem auch noch, also es ist halt sehr in Character. Dieser Typ ist sowieso die ganze Zeit schon sehr dämlich drauf. Mhm. Vincent ist einfach der größte Depp der ganzen Welt. Auf jeden Fall. Dreht sich da um und wedelt mit der Waffe rum unabsichtlich. Und ich finde es geschnitten sehr, sehr gut. Absolut. Ich finde es vom Timing her, wie es gespielt ist, finde ich super. Seine Reaktion. Oh, ich habe ihm zufällig in den Kopf geschossen. Ja, Marvin in den Kopf geschossen. Also es ist großartig. Aber ich weiß nicht, was ich mit anfangen soll. Also erstmal ist es ein Lachen, was einem voll im Halse stecken bleibt. Ja, ja, ne? natürlich. Und dann hast du danach diese Diskussion darüber, ob man jetzt schnell von der Straße muss. Natürlich muss man schnell von der Straße. Ja, über hier neben dem Auto. Und angeblich hat die auch niemand gesehen mit diesen super roten Fenstern. Und dann gehen sie irgendwo hin und holen den Wolf. Und ich finde Javier Keitel großartig, ne? Also ja. Toller Schauspieler. Davor müssen wir noch einmal sagen, ja, Tarantino spielt nicht so doll und benutzt ziemlich gerne das N-Wort in dieser Szene als weißer Dude. Ich find's total bemerkenswert, wie man am Spiel von Tarantino sieht, dass er ein richtig guter Regisseur ist, aber der schlechteste Schauspieler der Welt. Wie kann man beides gleichzeitig sehen? Das ist doch wirklich krass, weil die Spielentscheidungen, die er trifft, sind total gut. Wie er spielt, ist total schlecht. Ja, ja, ja. Ich find's total krass. Ich finde tatsächlich, also er spielt echt nicht doll, aber er passt da rein in dieses Szenario, in diese Weiß Figur. So weit würde ich nicht mal gehen. Die sich so merkwürdig verhält, die passt da einfach rein. Sorry, das Spiel macht das total kaputt, die Szene funktioniert gar nicht mehr. Ich find's schrecklich, dass er die ganze Zeit das N-Wort benutzt, aber Samuel L. Jackson steht vor dieser Lusche, die nicht spielen kann, und muss sich dieses N-Wort die ganze Zeit anhören. Samuel L. Jackson, also die Figur von Samuel L. Jackson, hätte ihn 20 Mal erschossen auf Stantepede in diesem Moment. Nein. Natürlich. Nein, die Figur von Samuel L. Jackson macht gerade eine Wandlung durch. Und vor allem, er braucht ihn. Er braucht jetzt Hilfe, weil er weiß, wenn er ihn jetzt erschießt, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Darüber, wie viel er ihn braucht, werden wir jetzt reden müssen. Ja. Weil The Wolf kommt und macht das, was jeder fucking Idiot sich ausdenken kann. Wir machen das Auto sauber. Ja, wir machen das Auto sauber, wir machen euch sauber. Nein, aber The Wolf hat die Kontakte zum Schrottplatz, wo niemand fragen kann. Ja, toll. Und dafür hat es ein Gespräch gegeben, du machst jetzt, was ich sage, weil ich bin der Profi hier. Nein, wir wissen genau, was gemacht werden muss. Das Auto wird sauber gemacht. Hey, das sind Dudes. Die können, wenn du die in eine Küche stellst mit ungeputztem Geschirr, die kommen nicht klar. Du kannst die, weißt du, was mache ich jetzt? Wie funktioniert dieses Gerät? Meine Schuhe sind auf, was mache ich denn jetzt? Es sind einfach hilflose Menschen, wenn es das ist Haushaltsarbeit. Das muss jemand erledigen, der sich damit auskennt. Und das ist halt Harvey Keitel. Ja, aber der sagt doch auch nur, ihr macht jetzt das Auto. Natürlich, der ist der mit den Ansagen. Der ist zu cool, um seine Hände selbst schmutzig zu machen. Aber ist nicht geil, wenn sie da im Auto sitzen und er muss das Fenster putzen. Und der andere. Ja! Nee, er muss das Gehirn aufsammeln, der andere sprüht und putzt das Fenster schon lang. Wir tauschen jetzt. Ja. Also, natürlich finde ich, hat da Tarantino tatsächlich recht, dass er diese Sergio-Lenisierung dieses Genres vornimmt, indem er das Ganze in einen Humor packt, der vorher vielleicht in diesen harten Gangstern nicht vorhanden war, indem er einfach Alltag erzählt von Gangstern und die blödesten Unfälle und einfach Idioten und dann gibt es diese Gespräche, die einfach tatsächlich lustig sind. Und die Banalisierung der ganzen Geschichte. Es ist einfach komplett grotesk überzeichnet. Und es ist witzig dadurch. Es ist aber, also ich meine, es ist ja nicht Gangster-Alltag. In der Regel sitzen Gangster nicht in Autos und sammeln Gehirn auf, weil sie jemanden in den Kopf geschossen haben. Also Vincent offenbar öfter mal. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen bei dem Typen. Vincent würde auf der freien Wildbahn, auch im Berliner Kreuzberger Gangstermilieu, keine 5 Minuten überleben. Nein. Ja, und dann haben wir den Bogen zum Intro geschlagen. Und wir haben die einzige, meiner Meinung nach, wirklich emotional funktionierende Szene. Wir kommen zurück zu Pumpkin und Honey Bunny. Mm. Und wir haben diesen Moment, wenn sie jetzt beschließen, das Diner zu überfallen und aha, es ist das Diner, in dem gerade Vincent und Jules sitzen, nachdem sie die Kacke losgeworden sind. Und dann haben wir diesen Moment, ja genau, wenn sie das Diner überfallen, die Gäste überfallen wollen und wie heißt Tim Roth will den Koffer von Jules und es kommt zu einem typischen Mexican Standoff. Und es ist eine emotionale Szene, vor allem weil Amanda Plummer, finde ich, das echt gut spielt. Ich wollte gleich von Anfang an, eigentlich als wir die Szene am Anfang hatten, auf Amanda Plummer eingehen, weil die gibt dem Film so viel Tiefe in dem Moment. Ja. Das finde ich bemerkenswert, weil sie da wirklich, sie trägt das Ding, obwohl die anderen ja eigentlich die Agierenden größtenteils dann sind. Natürlich trägt Samuel L. Jackson vor allem auch den Part, den er da hat, aber sie ist da wirklich so eine wahnsinnig wichtige Präsenz, die da zitternd steht und versucht, das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu halten und hat Angst einfach um ihren Kompagnon und so. Und auch ganz am Anfang, wie sie da in den Diner hineinschreit, wo man das ihr am Anfang nicht zutraut, weil sie mit ihm da so leise. Ja. Das ist geil, dieser Wechsel. Dann merkt man, sie sind ein eingespieltes Paar. Hey, total. Das ist so, wie sie sich unterhalten und so, wie sie zusammen überfallen. Das ist ein Traumpaar. Ich mag sie. Ich will, dass sie da durchkommen, allein natürlich, weil sie so ein tolles Paar sind. Ja, total. Und dann ist es auch so schön, wie sie sich Sorgen um ihn macht. Ja. Und wir wissen genau, wenn dem jetzt was passiert, die nimmt das den Laden auseinander. Ja, absolut. Total. Und es wird keiner überleben. Und das ist einfach schön, das ist Liebe. Ja. Das ist total großartig. Ja, ja. Und ich mag diese Szene deswegen. Und ich finde, es ist ja total losgelöst, dieses ein klein kriminelles Pärchen. Ey, muss man das jetzt noch einbauen? Und ich sehe diesen Film und denke, ja, das muss man jetzt noch einbauen. Ja, genau, ja, das will ich jetzt noch sehen. Und das ist auch wirklich ein schönes, rundes, emotionales Ende. Die beiden, die dann auch so zusammen aus dem Diner raustorkeln, nachdem sie es geschafft haben und sie sind enger zusammengewachsen. Toll. Ja, total. Aber Samuel Jackson will ich natürlich nicht kleinreden. Der macht das an der Stelle wirklich gut. Ist vielleicht auch die beste Szene, die er hat. Er macht das sehr gut. Diese Verhandlung und dieses ganz Bestimmte und ich weiß ganz genau, was ich hier mache. Du bleibst bitte bei mir, ne? Deine Waffe auf mich, damit dieses Dreieck bleibt, was hier dieses Ganze in Schach hält. Und ich rede euch jetzt langsam durch diese ganze Sache durch, damit wir alle möglichst unbeschadet rauskommen und keiner die falsche Bewegung macht, die dafür sorgt, dass wir alle, naja, in einem Blutbad enden. Ja. Das ist sehr gut gemacht. Ein schönes, rundes Ende. Ja. 8 Millionen, haben wir schon gesagt, hat der Film gekostet. Ja, 5 Millionen davon für die Gagen. Also bleiben nur noch 3 Millionen. Und die Gagen waren und zu wenig für die Gagen, weil Travolta und Willis und etc., die haben deutlich unter ihren normalen Gagen gespielt. Ich glaube, Bruce Willis hatte im Film vorher 14 Millionen bekommen. Also. Einer von beiden, Bruce Willis oder Travolta, hat drüber gescherzt, dass es durch die Übernachtungen im Hotel letzten Endes teurer war, der Dreh, dass sie draufzahlen mussten. Das stimmt, ja. Der Film hat über 200 Millionen Dollar eingespielt. Wahnsinn. Ein Riesenerfolg. Ja. Absolut dafür verantwortlich, dass das Indie-Kino plötzlich groß war. Dieser Film war für 6 Oscars nominiert. Das war kein Oscar-Film. Nicht in den 90ern und ehrlich gesagt auch nicht heute. Das war kein Oscar-Film. Der war nominiert als bester Film, beste Regie, beste Nebendarstellerin, bester Nebendarsteller, bester Hauptdarsteller, bester Schnitt. Kein Oscar-Film. Er hat leider keinen Oscar. Doch, für das beste Originaldrehbuch hat er einen Oscar gewonnen. Unzählige Auszeichnungen und es war ein Hit beim Publikum und bei der Kritik, was selten vorkommt und was wirklich ungewöhnlich ist. Das muss man ihm, glaube ich, wirklich hoch anrechnen. Für so einen Film, der so nischig ist. Weil es ist wirklich ein nischiges Thema. Du verfilmst quasi die Ideen von Pulp-Novellen und packst die zusammen in so einen komischen Mix und drehst das Ganze chronologisch dann auch ein bisschen rum. Du hast ziemlich harte Gewalt drin, zumindest fürs 90er-Jahre-Mainstream-Kino in dieser Vergewaltigungsszene und in der Szene, in der man drüber lachen darf, dass jemand in den Kopf geschossen wird. Es ist schon krass. Also der Film, unabhängig davon, wie man ihn qualitativ findet, die Legacy von diesem Film ist... Ja, man kann es nicht unterschätzen. Also es ist schon crazy, was der Film allein losgetreten hat an anderen Leuten, die so cool sein wollten wie Tarantino, wo es nur einen Bruchteil davon geschafft hat. Und irgendwie auch dieses Filmnerdige nach vorne gekommen ist. Ich habe noch 2, 3 Takes aufgeschrieben, die ich jetzt einfach mal noch so raushauen kann, weil ich nicht weiß, wo ich sie sonst hinpacken soll. Ich habe schon gesagt, dass der Film ein bisschen dated wirkt manchmal. Es ist 90er Coolness, ne? Ja. Es ist nicht mehr die Coolness. Ich glaube Millennial in Generation X, was ist gerade dran? Nicht Millennial, das sind Z. Generation Z. Oh Gott, das wird so echt schwierig, das weiterzumachen. dem kannst du die Coolness nicht mehr so verkaufen. Ne? Die gucken vielleicht drauf und sagen, ich habe aufgeschrieben. Jeder kennt das, man guckt einen Film, man hat Spaß dran und so weiter und neben einem sitzt der Pro und guckt drauf und sagt, boah, Mama Mia ist aber voll schwul. Oder? Kennt man. Meine Fresse ist Pulp Fiction cis male hetero. Ja. Oder? Ja, volle Kanne. Und es ist schon was, wo ich so ein bisschen denke, ja, da überholt sich der Film halt. Ja, absolut. Dieser Film ist sowas von hetero. Ja. Er trinkt ein Bier zusammen mit seinen Kumpels und fährt dann mit dem Motorrad am Wochenende weg und sagt zu seiner Frau, Bitch, du hast mir nichts zu sagen. Ja. Ja, das ist der Film, genau. Es ist ein absoluter Style over Substance Film. Ja. Aber es funktioniert. Ich finde ihn cool. Ich habe Spaß. Ich habe 2,5 Stunden Spaß. Ich habe vielleicht ein bisschen schlechteres Gewissen, als ich in den 90ern hatte. Hm. Aber ich habe immer noch Spaß. Ich finde, dass dieser Film zeigt, was Tarantino eigentlich kann. Und das ist Szenen inszenieren. Beziehungen untereinander in einer Szene inszenieren. Spannung zu erzeugen damit. Und in den besseren Filmen, die er gemacht hat, hat er im Grunde den Film als eine große Szene begriffen. Und die sind gut. Zum Beispiel der Western. Ja, natürlich. Im Schnee. Ja, The Hateful Eight. Ja. Und das ist vielleicht auch gerade, weil es ein Kammerspiel ist. Vielleicht ist Kammerspiel das Medium für ihn. Ja. Ich würde nicht unbedingt so weit gehen. Ich glaube, ich finde Pulp Fiction auch besser als Hateful Eight. Einfach, was? Ja, einfach. Okay, ja. Ich finde, bei Hateful Eight geht vielleicht ein bisschen die Kurzweiligkeit verloren. Er will ein bisschen zu viel erzählen. Hm. Wenn ich meine Lieblingsfilme, also Tarantino Lieblingsfilme, ist schwierig. Hm. Ich glaube, Kill Bill ist bei mir sehr weit oben. Ich finde, bei Kill Bill hat er diese Mischung aus Comic, Cartoon, Exploitation extrem gut getroffen und er hat sogar eine Frau relativ viel machen lassen und viele Frauenfiguren reingepackt. Ja. Ich finde Pulp Fiction ganz großartig. Es ist halt. Ist halt ein bisschen unfokussiert, ne? Ich sehe durch und durch, warum der so einen Legendenstatus hat, den hat er verdient. Das ist ein unglaublich wichtiger Film. Es ist so gut, dass es diesen Film gibt. Der hat so viel Gutes für das Kino getan. Ja. Er ist ein bisschen dated. Er ist einfach auch ein bisschen dated. Ja, vielleicht ist es das. Wir haben noch eine Top 3, die müssen wir jetzt noch irgendwie hier reinbasteln. noch kurz zurück. Ist diese Divine Intervention echt oder nicht echt? Quatsch. Das ist... Woher kommen diese Löcher in der Wand, wenn nicht von Divine Intervention? Das ist das, was der Film uns erzählt, oder? Jules ist einfach nur drüber. Der ist einfach, der will was haben, woran er glauben kann. Ja, vor allem will er was ihn rausholt aus der Scheiße. Ja, das vielleicht auch. Und wir sehen ja offensichtlich, ist Jules intelligent und vernünftig. Hm. Und wenn ich einen Tag mit John Travolta zusammenarbeiten müsste, würde ich auch was anderes machen wollen. Ja. Und wahrscheinlich ist es genau das. Ich meine, dieser Vincent John Travolta ist aus Amsterdam zurück. Ja. Und Salus hat zu Jules gesagt, hier ist dein neuer Partner. Ihr kennt euch ja, ihr habt euch vor ein paar Jahren mal gesehen, der war die ganze Zeit in Amsterdam, aber jetzt ist er wieder da. Ihr arbeitet ab sofort zusammen. Und nach 2 Stunden Gesprächen über Burger und Fußmassagen denkt sich Jules, Alter, es geht nicht mehr. Ich muss mir irgendwas ausdenken. Ja, also in meinem Kopf ist das wirklich das, was der Film erzählt mit der Divine Intervention. Dass es eigentlich darum geht, dass Jules raus, oder meinst du, dass Gott wirklich eingreift? Ja, weil sonst hat der Film gar nichts. Nee, ich will, dass der Film irgendwas hat. Dann nehme ich lieber die Seele von Marcellus Wallace im Koffer. Ja, gut, okay. Das ist cooler. Okay, okay. Und darum geht es immerhin. Hauptsache, es gibt irgendwas. Das ist cool. Okay, der Coolness-Faktor. Jetzt lass uns mal in die Top 3 gehen. Unsere Top 3. Voll passend. Style over Substance. Ja. Leg los. Die Frage ist, im negativen Sinne, also hau ich jetzt wirklich Holy Mountain rein? Ich hab drei positive Beispiele. Ich bin nicht so negativ wie du. Okay, dann nehme ich ein positives Beispiel. Ja, bitte. Auf Platz 3 hätte ich dann Moulin Rouge. Oh ja, das ist viel Style und wenig Substance, definitiv. Fand ich super, hab mich sehr gefreut, weil es ja auch ein Musical auch und so und ich mochte die Musiknummern und so weiter, aber ja, Substance, ja. So, ihr ganzen Filmsnobs, das ist nämlich nichts anderes als Tarantino minus Gewalt, minus schwarzer Humor und mit ein bisschen mehr Zucker, jeder verdammte Wes Anderson Film, aber ich nehme The French Dispatch, weil der wirklich Spaß macht und weil der mir wirklich gut gefallen hat. Ja, ich hatte überlegt, ob ich ihn nehme, aber dann hätte ich mir selbst ins Knie geschossen und ich dachte, du machst das sowieso. Ich habe auf Platz 2 2046. Das sagst du jetzt nur, weil ich Wes Anderson genommen habe. Deswegen bist du meinen Wong Kar-Wai kaputt machen. Ja, ich muss ja ein bisschen, muss ich dich ja auch sticheln. Ja, es ist tatsächlich auch sehr viel Style. Aber ich sehe da ein bisschen, ich sehe da deutlich mehr Substanz drin. Es ist halt sehr, sehr noir-stylisch und so diese abgefuckte Typ und diese Frau in diesem Hotel und so. Es ist mehr Style, muss man wirklich sagen. Also es ist richtig viel Substance. Hört euch die Folge an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film wirklich gut fand. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte wirklich Schwierigkeiten mit dem Film. Ich kann mich erinnern an das Gespräch. Ich war sehr enttäuscht, weil es ist eigentlich für mich einer der schönsten Liebesfilme, die je gedreht wurden. Und trotzdem kommt er in die positive Liste. Weil ich ihn eben nicht wie The Holy Mountain oder The Fall oder so. Echt? Die hast du in der Negativliste? Ja. Mann, ich rede nicht mehr mit dir. In der Negativliste ist The Fall, Holy Mountain, Hausu und... Alter, Hausu? The Shape of Water. Also, passt auf. Es ist schwierig, einen Podcast, einen Dialog-Podcast zu machen, wenn man mit dem Mitpodcaster nicht redet, aber ich werde das jetzt einfach durchziehen für den Rest der Liste. Auf Platz 2 habe ich Drive von Nicholas Winding Refn aus dem Jahr 2011. Ein Action-Thriller mit ziemlich düsteren Gewaltszenen und viele sagen auch, dass, also dem wird auch sehr gerne, er wird gerne so zu den intellektuellen Actionfilmen der Zeit gezählt. Ich finde es vor allem ein extrem stilvoller Film, der so die 80er Jahre Ästhetik von damals, die 80er Jahre Ästhetik, die damals so zurückgekommen ist, so ein Revival hatte, aufzugreifen und daraus einen ziemlich coolen, stylischen Thriller zu machen. Wenig Substanz. Ich hätte auf Platz 1 die perfekte Mischung. Blues Brothers. Liebes Publikum, sagt Johannes, dass er damit richtig liegt. Wir reden nicht mehr direkt miteinander. Jetzt muss das Publikum uns schon gegenseitig irgendwie erzählen. Okay, schreibt Plor eine Mail, dass er mich mal am Popo schmatzen kann. Könnt ihr Johannes bitte sagen, dass er vor euch nicht so reden soll? Könnt ihr Plor bitte sagen, dass wir jetzt endlich in den Film zurückgehen sollen? Mein Platz 1. Du kannst mich mal am Popo schmatzen, egal. Mein Platz 1 wäre für dich. Mein Platz 1. Der Meister der Style over Substance, Steven Soderbergh mit Ocean's 11. Meine Güte, sieht dieser Film gut aus. Meine Güte, ist dieser Film cool. Meine Güte, hat dieser Film eine nichtssagende Handlung. Großartiger Film aus dem Jahr 2001. Und zurück in den Film, dann rede ich auch wieder mit dir. Das war unsere Top 3. Ach, oh, Gott sei Dank. Ah, willkommen zurück im Film Pulp Fiction. Was für ein Fazit haben wir für diesen Film übrig? Ich bin so torn, ich bin so hin und her, weil ich merke in jeder einzelnen Szene, wie wahnsinnig gut er das hinkriegt, diese Inszenierung zu machen und aber auch eben einfach, wie wahnsinnig wenig er zu sagen hat. Es ist so traurig. Zu sagen. Und es ist so. Meine Helden, meiner Künstlerwerdung als Kind haben mir gesagt, wenn du Kunst als Ausdrucksform benutzt, dann musst du aber auch was zu sagen haben. Ich glaube, die haben nicht recht. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und ich gebe dir vollkommen recht, weil ich ganz viel Sachen nicht gemacht habe, wo ich welche hätte machen sollen. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nicht genug zu sagen. Oh, das ist hart. Und das ist hart. Und deswegen, allein deswegen muss dieser Film existieren, weil du musst auch feiern können. Die Sachen, die du geil findest, die du spannend findest. Und es ist halt dann ein eigenes Genre und da musst du halt als Zuschauer damit klarkommen, dass dir nicht viel über das Leben an Weisheiten beigebracht wird. Aber du hast halt Spaß mit den Visuals und mit der Coolness und so weiter. Aber für mich war es trotzdem so, dass ich am Ende da gesessen habe und mich gefragt habe, finde ich den Film tatsächlich gut? Ich weiß es nicht. Aber so ist das halt. Meiner Meinung nach absolut zu Recht zum Klassiker geworden. Und das merkt man auch heute noch, wenn man ihn guckt. Er ist an gewissen Ecken dated. Also man merkt, der Zahn der Zeit hat ein bisschen an diesem Film genagt innerhalb von 30 Jahren. Gerade weil er auch so in seiner Zeit verortet war. Aber er ist ein cooler Film. Er ist immer noch ein total stilsicherer Film. Und wie du gesagt hast, man sieht, dass Tarantino Szenen inszenieren kann. Ja. Und dann scheißt man vielleicht auch einfach auf eine kohärente, stimmige Handlung und nimmt einfach die geilen Szenen und nicht ohne Grund ist mehr als die Hälfte des Films irgendwie Meme geworden. Egal, ob der Tanz von Travolta. Oder sein Umhergucken, was ist hier was los? Wo ist diese Frau? Wo kommt die Stimme her? Der Bibelspruch von Samuel L. Jackson. Die Bananen in den Händen von den beiden. Moment, das sind Das wäre jemand anderes. Stimmt. Und Banksy hat die Bananen reingepackt, weil er zuerst die Pistolen hatte und das wurde übermalt oder so, ne? Oder ich weggemacht. Ich weiß nicht genau. Irgendwas gab's da. Ja. Ja, toller Film, Klassiker und sollte man gesehen haben, allein schon aus kanonischen Gründen. Ja. Allein aus kanonischen Gründen weiß ich nicht, ob man das so. Du bist so der Kanoniker von uns beiden, was mir in diesem Podcast zugutekommt, aber ich weiß nicht, ob ich das als Konzept gut finde. Aber ja, schaut's euch an, habt Spaß damit und wenn euch irgendwas einfällt, was wir schon lange hätten gucken sollen, dann schreibt uns gerne. Ich glaube, den Hinweis habe ich trotzdem schon mal reingeschnitten, aber ich bekräftige nochmal. Auf jeden Fall, Florian. Muss man sehen.de oder johannes@mussmansehen.de. Das Jahr 2025 wartet auf großartige Filme. Und wir basteln weiter an unserem ganz persönlichen Kanon. Letzte Woche haben wir Hamilton reingepackt. Ja! Jubelnd. In einer Folge, die fast 3 Stunden ging, ne? Fuck, Alter. Wir haben so lange darüber geredet. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes unserem Kanon nächste Woche hinzufügt, bleibt nochmal kurz dran. Es wird auf jeden Fall ein Muss-man-sehen-Film, zumindest der Meinung dieser beiden Podcastenden nach. Ja. Und vielleicht ist es ja auch ein Muss-man-sehen-Film für euch. Sehr schön. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Ja, danke für ein schönes 2024 auf ins 2025. Bis dann. Ciao. Ich hab da noch was für dich. Ja, was hast du denn für mich? Ich bin gespannt. Wir machen's kurz und schmerzlos. Wir gucken uns Harold und Maude an. Oh, interessant. Den kennst du auch. Ja, den kenne ich. Das ist ein OG. Johannes bringt einen Film in die WG-Film. Ja. Den hast du damals angeschleppt und hast gesagt, den müssen wir gucken. Und dann haben wir den zusammen geguckt und ich glaube, wir haben ihn alle gemocht. Es ist auch großartig und ich durfte ihn später noch im Theater spielen. Oh, cool. Ich habe eine besondere Verbindung dazu und ich liebe diesen Film abgöttisch. Und ob du diesen Film liebst, werden wir nächste Woche hören. Und das heißt, du kannst aus erster Hand erzählen, wie es ist, sich in einen suizidalen Teenager reinzufühlen, um zu spielen. Ja, es ist schon länger her. Okay. Ja, interessant, super. Ja. Ist lange her, dass ich den gesehen habe. Ich freue mich drauf. Also ihr da draußen, guckt euch Harold und Maude an mit der wundervollen Musik von Cat Stevens. Möchtest du anstimmen? If you wanna sing out, sing out. Okay, das machen wir nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.